Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Heute mit der Folge Nummer 62e. Ich bin Joke. Ich bin Marlene. Hallo, ich bin Steff. Falls es aus meiner Richtung schnarcht, dann bin nicht ich das, sondern der Kater, der auf meinem Schoß schläft und schnarcht. Man hört das bestimmt nicht. Ich glaube, man hört das. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das hört. Der schnarcht ganz schön laut. Okay. Aber er ist auch schön warm, deshalb schmeiße ich ihn jetzt nicht weg. Raus. Hier werden keine Katzen weggeschmissen. For the record, hier werden niemals Katzen weggeschmissen. Nein, hier nur raus. Nur raus, genau. Also, auch for the record, es wird wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die allerletzte Folge sein. Ich glaube, nicht nur wahrscheinlich, es wird die letzte Folge sein. Ja. Herzlich willkommen. Und tschüss. Wir haben gleich dreimal den Eingang verkackt. Zum ersten Mal, oder? Das erste Mal. Wir haben das erste Mal, mussten wir den Anfang. Eingang. Bist du ganz aufgeregt? Nein, aber ich habe immense Sprachstörungen. Macht nichts. Ja. Also, wir hatten noch Fragen offen. Die wurden von den Katzen zwischenzeitlich in dem ganzen Jahr, in dem wir jetzt versuchen, unseren Abschluss zu machen. Wurden die hier vom Tisch geschmissen und im Raum verteilt und wir hoffen, dass wir jetzt alle Fragen wieder eingesammelt haben, die noch ausstanden. Es sind noch zwei, die werden wir heute schaffen. Ich bin sehr zuversichtlich. Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, eure Frage wurde nicht beantwortet, dann ist das jetzt Pech. Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Es könnte ja sein. Ach ja, es kommt wieder mal ins Einbruch. Sehr gut. Ja, gut, ja. Dass das die erste Folge ist, die irgendeine Person hört. Stimmt. Das ist die letzte Folge. Wahrscheinlich ist es tatsächlich die letzte Folge. Also eigentlich haben wir uns vorgenommen, wir podcasten jetzt so lange, bis wir alle Fragen, die noch offen sind, beantwortet sind. Wir haben 2008 angefangen, im Oktober 2008 angefangen, diesen Podcast zu machen, zu dritt. Früher einmal im Monat, später irgendwann mit sehr großen Abständen. Und haben vor einem Jahr beschlossen, dass wir aufhören wollen. Und haben gesagt, wir machen noch eine Folge, wo alle Leute Fragen stellen können, die wir noch beantworten. Und dann hören wir auf. Dann haben wir so viele Fragen bekommen, und weil wir auch gerne reden und lange reden, dass wir jetzt tatsächlich ein Jahr gebraucht haben bis heute, um sämtliche Fragen, die uns geschickt wurden, zu beantworten. Und heute, am 29. Dezember 2019, kurz vorm Anbruch des neuen Jahrzehnts und den 20ern, wollen wir jetzt wirklich aufhören und Schluss machen mit diesem Podcast. Und dies ist die letzte Folge. Herzlich willkommen. Wow, Marlene. Ich bin sehr sentimental. Ja, ich kann das verstehen. Ich bin auch sentimental. Ich finde es auch richtig gut, dass wir für diese Abschlussfolge echt nochmal ein Jahr gebraucht haben. Ja. Also der Podcast ist jetzt nicht 10 Jahre alt, sondern schon 11. Zwischendurch sind wir dann noch ein Jahr gealtert. Ja, noch irgendwelche einleitenden Worte, sonst würde ich einfach eine Frage ziehen. Ja, ist ja einfach eine Frage. Achso, wir trinken Tee. Ja, wir trinken Tee. Peace. Und wenn ihr jetzt wirklich diesen Podcast das erste Mal hört, dann macht es vielleicht Sinn, ein bisschen früher anzufangen und nicht mit der allerletzten Abschlussfolge. Ach, vielleicht. Ja? Würde ich jetzt so... Wer weiß. Wer weiß, was noch kommt. Okay. Geht gleich in die Folgen hier. Vielleicht brauchen wir doch noch eine weitere Folge. Was genau arbeitet ihr eigentlich? Und seid ihr damit zufrieden bis glücklich? Und, wenn ihr erzählen mögt, seid ihr eigentlich noch ein Dreichen? Oder wie hat sich euer Liebesleben in den 10 Jahren entwickelt? Das sind gleich zwei Fragen in einer. Das sind zwei Fragen in einer. Wir fangen mal mit der ersten an. Was genau? Ich jetzt gleich eine Depression bestimmt. Sofort. Ne. Was genau? Blitzdepression. Eine Blitzdepression. Dann kein Problem, dann machen wir einfach Pause und machen alles mal weiter. Bearbeiten das ein Jahr lang und dann machen wir noch eine Abschlussfolge. Also ich stelle nochmal die Frage. Ja. Was genau arbeitet ihr eigentlich und seid ihr damit zufrieden bis glücklich? Sorry. Nervöses Giggeln. Ja, dann fang doch mal an. Nee. Ich möchte nicht anfangen, bitte. Soll ich anfangen? Ja. Ich streiche die Karte. Ich habe noch eine Question. Eine Question. Ja, und zwar, ich würde wirklich gerne die Tür zu haben. Mhm. Ich mache das nervös, dass die Tür auf ist. Okay. Mich macht das auch nervös, aber ich habe nichts gesagt. Gut. Weil ich dachte, ich arbeite an meiner Nervosität. Aber vielleicht ist es dann, musst du gleich ein bisschen weniger insgesamt nervös sein. Ja, jetzt bin ich wirklich nervös. Kannst du jetzt die Frage beantworten? Nein. So. Ich bin zurückgekehrt von der Tür. Hallo, Steff. Was machen wir beruflich, ne? War die Frage. Und ob wir zufrieden bis glücklich sind. Nein, wir arbeiten. Was arbeitet ihr eigentlich und seid ihr damit zufrieden bis glücklich? Mhm. Müssen wir jetzt erstmal den Arbeitsbegriff klären eigentlich? An die Arbeit. Nein, ich kläre nicht den Arbeitsbegriff. Ich sage einfach, dass ich mich jetzt nur auf Erwerbsarbeit beziehe. Punkt. Sonst verweisen wir auf Folge. Ja. Haben wir mal was zur Arbeit gemacht? Selbstverständlich. Jede Frage mit haben wir eigentlich schon mal im Podcast kann immer mit Ja beantwortet werden. Das war freilich. Genau, also ich beziehe mich auf Erwerbsarbeit. Das heißt Arbeit, für die ich Geld bekomme. Und ich arbeite jetzt seit 3 Jahren, fast über 3 Jahren in wissenschaftlichen Bibliotheken. In einer war ich 1,5 Jahre und in der jetzigen bin ich auch etwas mehr als 1,5 Jahre. Habe dort sehr unterschiedliche Dinge getan. In dem jetzigen Job bin ich im Projektmanagement für so IT-Projekte tätig. Ich hatte, glaube, zum Arbeiten in Bibliotheken habe ich, glaube ich, schon auch in der Vergangenheit mal was gesagt, aber ich kann es einfach nochmal sagen. Ich arbeite nicht in der Bibliothek, weil ich Bücher mag. Hä? Und das ist auch nicht wirklich relevant mehr. Hä? Ich glaube, für mich ist, ich habe immer überlegt, wie lange das jetzt schon her ist, vielleicht so vor 5, 6 Jahren oder so, habe ich angefangen, mir über meine berufliche Zukunft Gedanken zu machen und hatte dann überlegt, wo ich denn so in Zeiten des aufkeimenden Faschismus eigentlich sein möchte, an welchem beruflichen Ort, und habe zu dem Zeitpunkt auch schon als studentische Hilfskraft in einer Bibliothek gearbeitet und gemerkt, Bibliothek. Ich könnte mir gut vorstellen, in einer Bibliothek zu arbeiten, ein Ort, an dem es irgendwie darum geht, Wissen und Informationen möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen und die zu erhalten. Fand ich erstmal irgendwie ganz, ganz gut so vom Gesamtkonzept und habe eben gleichzeitig mitbekommen, dass so Digitalisierung, also dass einfach immer mehr Wissen in digitaler Form vorliegt oder zu digitalen Formen wird, dass da einfach sehr viel passiert in Bibliotheken und sich ganz neu ausgerichtet werden muss. Und irgendwie fand ich das ganz spannend, irgendwie an einem Ort zu sein, an dem sich gerade richtig doll was verändert. Ich meine, verändert sich immer was, aber dass so dieses ganz grundständige Schrift auf Papier wird archiviert Ding irgendwie, was dann schon so ein Jahrtausend altes Konzept von so Bibliotheken ist, sich plötzlich nochmal wandelt und andere Sachen vielleicht jetzt gerade relevanter werden. Genau. Und ich arbeite zum ersten Mal als Projektmanagerin und das ist sehr aufregend. Und es ist leider nicht nur ein kleines Einstiegsprojekt irgendwie gewesen, sondern hat doch auch gleich ein ziemlich großes Format, um auf die Frage, wie glücklich und zufrieden oder so ich bin, einzugehen, ist, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit seit 1,5 Jahren irgendwie mit massiver Überforderung zu kämpfen hatte. Weil ich bei vielen oder bei den meisten Sachen überhaupt nicht routiniert bin, sondern immer nur so intuitiv irgendwie entscheiden und agieren kann und das auf Dauer sehr anstrengend. Und habe jetzt aber auch Maßnahmen ergriffen, um irgendwie nicht komplett ausgebrannt irgendwann aus diesem Job rauszuplumpsen, der ohnehin befristet ist. Und habe das Ganze wieder so ein bisschen versucht einzudampfen auf ein Maß, der für mich als Einsteigerin in dem Bereich ein bisschen passender ist. Ja, also einfach was so Verantwortung und breite Menge an Projekten und sowas angeht. Und bin sozusagen nicht zufrieden mit meinem Jobsetting, aber bin dabei damit, das wieder an einen Punkt zu bekommen, mit dem ich zufrieden sein kann und wo ich das Gefühl habe, dass ich da gut drin wachsen kann, anstatt nur so in so einem Wahn irgendwie durchzuhecheln. Was schon auch, also ich habe viel gelernt über mich in Berufssettings und so, aber bin froh, dass ich jetzt für das kommende Jahr auch nochmal so eine Reduzierung andeutet und ich auch wieder Kopf habe für andere Sachen, weil das ist so mit das Schlimmste gewesen, dass ich gemerkt habe, dass mein Kopf keine Kapazitäten mehr für irgendwas hat und ich nicht mehr kaum noch irgendeinen klaren Gedanken irgendwie fassen konnte oder das, also ja, das nur so ein kontinuierliches zu viel wurde und ich einfach gemerkt habe, so dass ich mein ganzes Leben auf einmal ich nur noch so fahrig irgendwie durch mein Leben wandle, was ich sehr unangenehm finde. Ja, das ist so der eine Bereich, und aber ich bin tatsächlich sehr zufrieden in diesem IT-Projektbereich, weil ich einfach so eine gewisse IT-Affinität zumindest habe und da die Nähe dazu gekoppelt mit Bibliothek und irgendwas mit, ja, auch so Wissenschaft, eine Nähe zu Wissenschaft und Hochschule eigentlich sich echt ganz weiterhin ganz gut anfühlt. Was hatte ich noch? Irgendeinen Gedanken hatte ich noch, aber den habe ich jetzt vielleicht verloren. Vielleicht fällst du ja noch ein. Würdest du noch was zu Queerness sagen? In Bibliotheken? Das ist ein spannender Punkt. Also es gibt eine hohe Homo-Quote in Bibliotheken. Ich weiß nicht, also ich kenne halt vor allem wissenschaftliche Bibliotheken und nicht öffentliche Bibliotheken. Das ist das, was man sonst so als Stadtbücherei oder sowas kennt. Das wird dann als öffentliche Bibliothek bezeichnet und wissenschaftliche Bibliotheken eben, die irgendwie teil oder angebunden an Hochschulen, Universitäten oder sowas sind oder Forschungseinrichtungen. ja, und das ist schon so ein Ort, an dem es eben, finde ich, auffällig viele Homos gibt, die auch offen irgendwie oder ja, einigermaßen offen damit auch umgehen. Und gleichzeitig hatte ich jetzt auch in diesem Jahr dann gerade die Erkenntnis, dass es doch gar nicht so leicht ist, herauszufinden, ob jetzt jemand eigentlich queer ist oder einfach nur in einer Bibliothek arbeitet, was manchmal etwas. Also ich habe das Problem von queer or just librarian. Also queer oder Bibliothekarin. Weil ich bei ein paar Leuten sehr sicher war, dass sie queer sind und dann erfahren habe, dass sie sich in einer Hetero-Beziehung befinden. Was natürlich trotzdem heißen kann, dass jemand irgendwie auf Anratenweise queer ist. Aber ich meinte jetzt auf irgendwie Beziehungsebene bezogen. Auf Beziehungsebene bezogen. Ja, und irgendwie fühle ich mich tatsächlich trotzdem sehr einsam dort als queere Person. Also ich merke so, dass ich da einfach zero Anschluss habe und es einfach nur an netten KollegInnen drumherum liegt, dass ich trotzdem jetzt nicht das Gefühl habe von emotionaler Verwahrlosung oder so. Mhm. und dass das definitiv was ist, was mir aber fehlt. Und ich dann schon auch so ein leicht, also so eine halbe Träne irgendwie habe, wenn ich das Gefühl habe, okay, es gibt schon irgendwelche Leute, die mehr in Kontakt miteinander sind, von denen ich meine, sie seien vielleicht zumindest homo oder queer, und da irgendwie halt auf der Ebene halt keinen Anschluss habe und aber auch keine Ressourcen bisher hatte, da das irgendwie so voranzubringen. Genau, aber es gibt eine gewisse Awareness auf jeden Fall, sodass ich ja auch von einer deutlich mir höher gestellten Person zum Beispiel irgendwann mal recht unvermittelt gefragt wurde, ob ich mich eigentlich als Frau verorte. Oder, Oh, ja. Okay. So, weil die hatte dann vielleicht gerade irgendwas mal gehört und gelesen und meinte und hatte dann, ich glaube auch im Zuge von, dadurch, dass jetzt auch so Stellenausschreibungen ja mit männlich, weiblich, divers stattfinden, dass zumindest in manchen Köpfen auch ankommt, dass man sich ja dann vielleicht damit auch beschäftigen muss, was sich hinter diesen divers so verbirgt. Und ja, dadurch, dass ich maskulin auftrete und genau immer ganz ordentlich gekleidet mit Hemden auf Arbeit zu finden bin. Steff ist sehr außerordentlich kleidsam gekleidet. Ja, das stimmt. Ich freue mich immer, wenn sie direkt von der Arbeit herkommt. Dann haben wir auch was davon. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Ja, ich fühle mich irgendwie wohl damit. Also ich bin high visibly queer auf Arbeit und war das aber eh schon immer in allen möglichen Räumen, deswegen ist es jetzt nicht so ein Ding für mich, aber es ist natürlich trotzdem anstrengend. Und die irgendwie schicke Kleidung hilft mir aber einfach dabei, mich wohlzufühlen und irgendwie in so einem, so, das ist jetzt meine professionelle Arbeitskleidung, die ich anziehe und ablegen kann und irgendwie kann ich mir dadurch ganz gut einfach so eine gewisse Selbstsicherheit rausziehen, was aber auch damit zusammenhängt, wenn ich mit Kapuzenpulli irgendwie da auf Arbeit rumspringen würde, mit auf der Ebene, auf der ich stellenweise mich jetzt bewegt habe, würde ich halt, glaube ich, schon so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ernst genommen zu werden. Weil sie dich dann gleich erstmal für 10 Jahre jünger haben. Ja, genau, irgendwie so als... Vielleicht musst du jetzt noch sagen, was du eigentlich trägst auf Arbeit. Hemden? Hast ich habe gesagt Hemden. Hast du? Ja. Da war ich schon im Schwelgen. Hemden. Richtig schöne Hemden. Mit kleinen Mustern und so. Mhm. Und schicke Pullis auch dazu. Auch Polunder. Oder Polunder, genau. Mhm. Auch mit schicken Mustern. Mhm. Ja. Ja, Polunder jetzt und nicht mit schicken Mustern. Auch. Nein. Nee. Stoffhosen auch, ja. Ja, aber ohne Muster. Und Schuhe auch. Und ich trage sogar Schuhe auf Arbeit. Wer hätte das gedacht? Jedenfalls finde ich, du siehst irgendwie auf Arbeit aus wie... Oh, mein Butschherz geht auf, wenn ich dich in Arbeitsklamotte sehe. Es geht natürlich sonst auch auf, aber... Das Gute ist, du kannst halt schwer overdressed. Butch. Bip Butch. Bip Butch. Ja, das Gute ist, dass eben... Bibliothek, das ist so eine ganz lustige Mischung an Leuten, die einerseits durchaus irgendwie, weil es ja, Bibliothek ist so ein ruhiger Ort, das heißt, es ist schon so ein bisschen auch mit introvertiert verbunden, aber auch weird und Bibliothekarinnen sind auch trotzdem, finde ich, sehr auch extrovertierte oder so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, also die machen schon, es gibt ganze Blogs und Tumblr-Strecken von irgendwie Klamotten von BibliothekarInnen und das aus gutem Grund, weil die einfach so häufig total stylisch sind oder sehr doll herausgemacht und sich sehr viel, also so, und das kannst du, also so, und es gibt halt dann so eine ganze Range, es gibt halt dann die Range von Leuten, die halt einfach irgendwas anziehen und das jetzt irgendwie nicht sonderlich auffällig ist oder eher sehr, sehr lässige Kleidung, bis hin zu eben schon schicker oder irgendwie, ja, so kuratierte Klamotten mit passenden Ohrringen zum Kleid und Schuhe und sowas oder auch teilweise wirklich bunt und schrill und so. Ja, und das finde ich ja, einfach so zu wissen, dass es da eine ganze Range gibt, ist halt auch angenehm. Und dass so alle eigentlich so ein bisschen dann auch ihr Ding da drin finden und machen können. Ja. Also wenn halt der Scheitern durch ist und wir alle wieder ganz viel Zeit haben, dann machst du einfach so einen Bibliotheks-Fashion-Blog. Gibt es doch alles schon. Ja, aber von dir noch nicht. Mit meinen Bildern. Ja. Oh, ja. Und wir können dann immer dann täglich gucken. Ah. Was trägt sie heute? Also ich meine, ich habe jetzt zwar schon einige Hemden, aber jetzt nicht so viel, dass ich über längere Zeit jetzt... Naja, gut. Ja. Inhaltlich mache ich jetzt nicht so viel zu queer. Achso, nicht so. Nicht. In dem Job. Und zu queer? Ja. Bin auch nicht die Queer-Beauftragte oder sowas im Laden, was schon der Fall werden könnte. Wenn ich mal an einem Ort wäre und nicht befristet beschäftigt, dann würde ich mir schon, weil das einfach für mich dazugehört, wenn ich irgendwo bin, mich dann in die Strukturen irgendwie mehr mit einzubringen, kann ich mir schon vorstellen, da irgendwas zu machen, aber solange ich befristet bin, denke ich mir so, nö, da... Dass da sollen sich Leute drum kümmern, die irgendwie ein bisschen mehr Luft haben. Ja, finde ich auch. Okay. Das war's? Ja. Schade. Kannst du mir noch einen Tee geben? Weil ich was aus deiner Sicht Wichtiges vergessen habe oder nee, weil du dann irgendwann erzählen musst? Ja, Marlene kann ja auch noch was erzählen. Nee, ist schon okay, dann habe ich das auch durch. Es wird bestimmt auch länger. Ich versuche. Okay, jetzt kommt erstmal Tee-Eingießgeräusch. Das ist dann für. Stimmt gut. Ja. Danke. Möchtest du auch, Marlene? Dann kann ich jetzt auch leise sein. Dann kann dieses Geräusch noch mehr genossen werden. Moment. Jetzt. Dankeschön. Wunderbar. Jetzt müssen wir bestimmt alle auf Klo. Inklusive mir. Ja. Wie ist die Frage? Was genau arbeite ich eigentlich? Da ist jetzt Tee drauf. Und bin ich damit zufrieden bis glücklich? Die Frage macht mich fertig. Okay. Ich habe schon mehrfach dreckig gelacht bei der Frage. Das hat Gründe. Und aus verschiedenen Gründen werde ich, glaube ich, auf diese Frage nicht an einigen Stellen nicht so super tief antworten. Und ihr stoppt mich einfach. Ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, aber wir haben ja noch zwei weitere Fragen. Das muss ja irgendwann dann auch weitergehen. Also ich arbeite gerade, also ich beziehe mich einmal auch auf Lohnarbeit. Also mein, ich kann mich nicht auf Lohnarbeit beziehen. Eigentlich, ich glaube, von so wie heißt es, Fokus oder Intensität, was eigentlich mein Hauptjob wäre, ist wichtig, ist meine Dissertation. Also ich schreibe ja eine Doktorarbeit oder versuche sie zu schreiben oder sie liegt halt irgendwo rum auf meinem Rechner vor allem und kuschelt sich da ein in Dateien, die schon lange nicht mehr geöffnet wurden. Und ich würde aber sagen, eigentlich ist das so mein Hauptjob gerade, außer dass ich ihn halt nicht mache. Was, glaube ich, vielen Leuten so geht, die so eine Diss schreiben und nebenher vielleicht auch noch Lohnarbeiten müssen oder so. Es ist nicht so einfach. Zur Finanzierung dieser Dissertation mache ich auch Lohnarbeit. Surprise. Und ich mache verschiedene Sachen. Also ich habe keine Festanstellung, sondern stücke mir das so zusammen, was mehr so schlecht funktioniert, ist so mein Eindruck. Dazu muss ich sagen, dass ich, also es ist ein Thema, was mich gerade sehr doll umtreibt, deshalb ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, könnte ich jetzt sehr viel erzählen, und es ist ein bisschen ungeordnet alles. Und es macht mich ein bisschen deprimiert, Aber es macht nichts. Erzählt es jetzt trotzdem. Also ich war gerade sehr lange in so einer Klinik, bin auch arbeitsunfähig entlassen worden, muss trotzdem arbeiten, weil ich selbstständig bin. Was, glaube ich, insgesamt jetzt nicht so ein super, nicht so ein super Zustand ist. Und relativ viel, also die Klinik war jetzt nicht nur wegen Arbeit. Ich bin da nicht nur hingegangen, weil ich irgendwie mit der Arbeit zu viel habe. Aber ich würde sagen, ein Großteil, oder nee, nicht ein Großteil, aber ein wichtiger Teil von dem, weshalb ich in der Klinik gelandet bin und weshalb ich gerade arbeitsunfähig bin, ist auch, hat halt auch mit meiner Arbeitssituation zu tun. So, das ist jetzt so versucht der Eingang. Ich habe vor ein paar, ich habe neulich mal überlegt, wie lange ich das jetzt eigentlich mache, weiß ich aber irgendwie nicht mehr. 2 Jahre, 3 Jahre habe ich angefangen mit Lehraufträgen. Ich habe keine, also ich mache mal so semesterweise Lehraufträge, habe also keine Festanstellung, sondern mache halt so, ja, sind so Honorarverträge. Das mache ich vor allem im Bereich, ja, queer-feministische, ja, Queer-Studies, Gender-Studies und alles, was so in den Bereich irgendwie mit reingehört. Ich habe sehr viel zu Intersektionalität gemacht. Und mache das an verschiedenen Hochschulen. Jetzt gerade dieses Semester bin ich an 3 Hochschulen beschäftigt. Der Uni in Hamburg, der Kunsthochschule in Hamburg und einer Fachhochschule für soziale Arbeit in Hamburg. Genau, und ich mache da, ja, also ich mache da inzwischen nur noch Blog-Seminare. Genau, und das ist immer so ein bisschen, also teilweise bin ich sehr eng. An einer Stelle bin ich zum Beispiel relativ eng eingebunden und habe relativ strenge Vorgaben, was ich mache. Da geht es sehr viel auch in Richtung Disability Studies. An anderer Stelle mit anderen Lehraufträgen habe ich da mehr Freiheit, was ich an Lehrinhalten reinbringen möchte. Aber ich würde sagen, insgesamt so rundum habe ich, glaube ich, was so diesen Lehrauftragskram angeht, habe ich, glaube ich, sehr viel Glück, weil ich mir meine Inhalte ziemlich doll aussuchen kann. Ich mache eigentlich fast nur Seminare, die sich die Leute aussuchen, um dahin zu gehen. Das heißt, die Studis, die in meine Seminare kommen, kommen, weil sie das Thema geil finden. Und ich habe eigentlich immer sehr coole Seminare, würde ich sagen. Also mir bringt es sehr viel Spaß. Genau, also das ist, finde ich, auch wichtig daran. Es bringt mir sehr viel Spaß. Lehraufträge bringen mir sehr viel Spaß. Ich habe irgendwann festgestellt, okay, Lehre ist, das liegt mir und das bringt mir Spaß und ich ziehe da sehr viel raus. Tatsächlich auch so an also ich empfinde das als politische Arbeit. Ich mache halt einfach sehr viel in auch eben alles, was so gesellschaftskritische Themen angeht. Und ja, das, also ich ziehe mir da viel raus und mir bringt es sehr viel Spaß und ich habe eigentlich viele gute Rückmeldungen auch von den Studierenden. Das ist der gute Teil. Jetzt diese Frage, bin ich zufrieden und glücklich? Der schlechte Teil daran ist, dass es einfach super prekär ist und schlecht bezahlt für den vielen Aufwand. Also ich kann ja so ungefähr, kann ich einen Richtwert sagen, also ein Semester, also ich muss halt aufteilen. Ich erzähle das jetzt relativ ausführlich, weil es, glaube ich, zu meiner Stimmung dazu gehört. Also ich muss halt kalkulieren einen Lehrauftrag auf ein halbes Jahr, weil das Semester halt, also das Semester muss mich finanzieren für ein halbes Jahr. Dann kommt das nächste Semester für das nächste halbe Jahr. Und ich kriege für einen Lehrauftrag je nach Hochschule aber rund, also durchschnittlich um die 1.500 Euro oder so. Oder 1.600 Euro, es wurde, glaube ich, auch immer mal wieder erhöht. Also das ist auf ein halbes Jahr gerechnet super, super wenig Geld. Das ist eben auch, es sind Honorare, das heißt, ich habe keine, ich muss meine Krankenversicherung selbst zahlen und so. Ich komme halt, also ich bin in diesem ganzen unangenehmen, selbstständigen Bereich mit sehr wenig Geld. Und das habe ich gemerkt, also über die letzten Semester immer mehr, dass mir das sehr doll die Lust an den Lehraufträgen versaut. Also die bringen mir wirklich viel Spaß, aber sobald ich anfange darüber nachzudenken, wie viel Wert meiner Arbeit eigentlich gegeben wird, kriegt es so einen krassen Dämpfer, dass ich jetzt auch seit längerer Zeit schon immer sehr doll am Hadern bin, wie lange ich das eigentlich weitermachen möchte, ob ich das überhaupt weitermachen möchte. Nein, jetzt geht die Katze weg. Tschüss. Ich glaube, er will nicht weggehen. Ich glaube, er wollte noch ein bisschen atmen. Also ich versuche das immer so abzuwägen gegeneinander und guck halt immer, okay, wie viel ziehe ich mir daraus an Positivem und wie viel bekomme ich da irgendwie an negativem Gefühl durch. Und ich habe das Gefühl, es kippt immer mehr auf diese Negativseite. Es gibt jetzt zum Beispiel in Hamburg habe ich nicht aufgepasst, vielleicht ein Jahr oder so, gibt es so eine Initiative Mittelbau. Also Mittelbau ist, glaube ich, eigentlich alles an Verwaltung, also von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen mit Festanstellung hin zu, was weiß ich, Mensa-Personal oder so. Also eigentlich wirklich alle, die irgendwie in der... Sagt Bescheid, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber... Ich dachte immer, Mittelbau ist nur wissenschaftliches Arbeiten. Ja, es gibt da noch das Verwaltungspersonal. Ich glaube, Mittelbau ist tatsächlich alles, was... Also ich habe Mittelbau immer so verstanden, das sind halt die wissenschaftlichen. Die nicht mehr studieren, also sowas wie studentische Hilfskräfte nicht, aber die eben auch keine Professur haben. Okay. Alle dazwischen sozusagen. Also die PromoventInnen, die irgendwelche WIMI-Stellen haben, irgendwelche... keine Ahnung, Lehrauftragsgeschichten irgendwie, also, oder eben auch, es gibt ja auch sowas wie angestellte DozentInnen, das sage ich so oft, aber es gibt es ja auch irgendwie so, also alle, die keine Professur haben und auch nicht mehr studieren, aber an der Uni arbeiten, in irgendeiner Form lehren und forschen. Dann arbeiten die zusammen. Also dann nochmal zurück, es gibt seit einigen Monaten, ich weiß halt nicht wie lange, aber es ist jetzt schon eine Zeit, gibt es in Hamburg eine Initiative Mittelbau, wo sich der Mittelbau vernetzt und auch so versucht, auf die sehr absurden Arbeitsbedingungen an der Uni oder im akademischen Bereich, im Mittelbaubereich aufmerksam zu machen. Die hatten, glaube ich, eigentlich am Anfang auch, wollten die sich vernetzen mit so anderen Stellen an der Uni. Ich glaube, das hat, also ich lese davon eigentlich nichts. Also ich vermute, das hat nicht funktioniert, also mit Reinigungspersonal oder so. Davon habe ich nichts gesehen in letzter Zeit. Ich verfolge das auch nur am Rand, auch aus einem interessanten Grund, weil ich nämlich zu wenig Ressourcen habe, weil meine Arbeit so viel Ressourcen schluckt, dass ich halt nicht dahin komme, da mich irgendwie nochmal politisch zu vernetzen, was ich auch tatsächlich, ja, es ist irgendwie absurd, finde ich, aber passt auch zu dem Thema. Auf jeden Fall gibt es da offensichtlich schon ein verstärktes Interesse dran an den Arbeitsbedingungen von Leuten in der Lehre irgendwie, und dieses ganze System wird hinterfragt und so, aber das hat, glaube ich, jetzt kurzfristig nicht so große Auswirkungen. Also davon merke ich jetzt ansonsten nicht so viel, außer dass immer mal, was weiß ich, bei der einen Fachhochschule, an der ich arbeite, gab es dann vor ein paar Monaten mal so eine Mail, wo dann gesagt wurde, so jetzt alle Leute, die irgendwie Lehraufträge machen, die können sich jetzt mal treffen und sich vernetzen oder so. Und dann ist danach aber auch nie wieder was passiert. Also solche Sachen. Da bin ich sehr hin und her gerissen. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich würde das eigentlich gerne weitermachen, weil ich es super sinnvoll finde auch. Und ja, auf der anderen Seite hat es halt so, ist es einfach, ja, ich glaube, es ist ein guter Weg ins Burnout. Also es ist einfach sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld und sehr wenig, dann auch so Absicherung. Und das, eigentlich kann ich das so nicht. Das ist nichts Zukunftsträchtiges, würde ich sagen. Es gefällt mir in Bezug auf politische Arbeit, gefällt es mir super gut, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie sinnvoll. Also ich habe ja, da haben wir ja auch ewig hier in diesem Podcast schon drüber berichtet, ich habe ja Gender und Queer Studies auch studiert und Soziologie und habe das Gefühl, ich hatte so das Privileg, mich sehr lange auf einem sehr hohen Niveau damit auseinandersetzen zu können und sehr viel zu lernen und auch sehr viel so, ich habe häufig das Gefühl, dass ich so eine sehr ja, solide Grundbildung habe, was so critical, so kritische Theorien, also nicht kritische Theorie im Sinne der Frankfurter Schule, erzähle ich jetzt nichts drüber, sondern halt so gesellschaftskritische Theorien, gesellschaftskritische, akademische oder forscherische, literarische Bereiche, da habe ich irgendwie eine gute Grundbildung erhalten durch mein Studium und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich finde es gut, jetzt an so einer Position zu sein, wo ich das auch wieder weitergeben kann. Also sozusagen das, was ich jetzt über Jahre gelernt habe, kann ich jetzt an die, ja, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber kann ich irgendwie an die nächsten Generationen weitergeben oder so. Das finde ich irgendwie cool daran. Und erlebe es auch so, dass, also ich frage die Studierenden in meinen Seminaren eigentlich immer, warum sie gekommen sind, also was sie an dem Seminar interessiert. Und ich finde es sehr, also einerseits ist es toll, dass ganz viele halt sagen so, sie finden die Themen total toll und wichtig und sie wollen das gerne lernen und so. Und es ist zu wenig in ihrem Studium, kommt das vor. Also irgendwie gesellschaftskritische Themen, das finde ich super, dass die dann kommen. Und andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen so, da muss ich auch immer sehr doll kämpfen, dass ich da nicht frustriert bin. Tatsächlich eben auch, weil die Studierenden jedes Semester aufs Neue kommen und mir erzählen, in welchen Fachbereichen sie überall sind und wo gesellschaftskritische Themen, die ich für total wichtig halte, einfach nicht vorkommen. Das ist so ein Hin und Her. Also einerseits denke ich, hey, ist cool, ich bin an so einer Position, ich kann das irgendwie reinbringen, ich kann da auch so Wünsche von Studierenden erfüllen und Wissen weitergeben, was ich total wichtig finde und was halt an der Uni im Kanon, also in dem, was als wichtiges Wissen erachtet wird, zu kurz kommt, aus Gründen, weil es halt marginalisiertes Wissen ist. Das kann ich halt reinbringen. Und auf der anderen Seite, ist es halt, finde ich, tut es auch weh. Also dann auch jedes Semester wieder zu hören, so ja, die Themen werden halt nicht für wichtig erachtet. Also in der, in der Soziologie, da wo die festen Stellen sind, die unterrichten nichts in Richtung, keine Ahnung, Intersektionalität oder Queerfeminismus oder, es kommt halt nicht, also gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse ist halt nicht wichtig. Das frustriert mich dann auch immer wieder, weil es halt so, ich hatte da ja neulich hatte ich so einen kleinen Meltdown, glaube ich, deswegen, aber es lag nicht an meinem meiner Lehre. Ich habe halt häufig, ich muss, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen daran arbeiten, dass ich nicht das Gefühl bekomme, dass ich in so einem Hamsterrad sitze, weil eben die gleichen Themen immer wieder von vorne und immer wieder von vorne aufgezogen werden müssen und das System Hochschule oder dieses akademische System eben auch so super funktioniert darin, die dominanten Themen einfach immer weiterzutragen und die marginalisierten Themen rausrutschen zu lassen. Da muss ich halt gucken, dass mich das nicht frustriert. Da frustriert mich, also stoppt mich, wenn ich zu viel erzähle, ne? Was ist denn zu viel, Joko? Ja, weiß ich nicht, so ein Thema, da könnte ich endlos drüber mich aufregen. Aber es ist ja auch der Podcast so aufregend. Ist gut, also richtig. Schöner Untertitel. Der Podcast zum Aufregen. Ja. Weiter scheitern. Der Podcast zum Aufregen. Stimmt zwar nicht wirklich. Genau. Also ich finde es halt, ich finde es ist halt, es hat halt auch so ein System, dass irgendwie, dass an der Hochschule die festen Stellen halt so das Kanonwissen unterrichten, also die alten soziologischen Theorien, was weiß ich, alte, 100 Jahre alte Gesellschaftstheorien, die alle wissen müssen und die Leute, die auf so prekären Positionen sitzen wie ich, also ohne eine Festanstellung, mit sehr viel Arbeitsaufwand, mit wenig Absicherung, die kriegen dann so diese Special Interest Themen. Und an den Leuten ist es dann irgendwie so, dieses marginalisierte Wissen immer wieder in die Institution reinzubringen, unter extremem Aufwand und unter extremen Schmerzen und ja, in dem Leute dann eben auch ausbrennen, würde ich sagen. Und das beobachte ich so und hänge da irgendwie so drin und bin, glaube ich, sehr hin und her gerissen zwischen, es ist mein Job und ich kann da irgendwie, er bringt mir Spaß und ich kann da irgendwie was machen, was ich politisch sinnvoll finde, und gleichzeitig sehe ich diese Institution und sie ist einfach, wie sie ist, und sie wird sich auch über kurz oder lang nicht großartig ändern, und wie weit kann ich das, möchte ich das eigentlich noch unterstützen? Das so, zudem bin ich eigentlich damit glücklich oder zufrieden, es ist sehr kompliziert. Also gerade dieser, ja, dieser Bereich, wie viel will ich eigentlich in die Institutionen reinbringen an meiner Arbeitskraft, an meinem Herzblut, dafür, dass ich sehr wenig rausbekomme und mich darin ganz schön kaputt mache. Also tatsächlich irgendwie. Also wenn ich in der Klinik lande, dann bin ich schon relativ kaputt gegangen in diesem System. Und das ist, ja, da weiß ich nicht, da schlage ich mich immer mit rum und habe da noch keine abschließende Antwort. Das dauert bestimmt auch noch ganz lange, bis ich die habe. Aber das ist so, genau, das ist so für mich, was so an diesem DozentInnen-Job dranhängt. Es ist sehr viel, es ist auch, also es ist eben nicht einfach so für mich so leicht so ein Job, sondern der berührt irgendwie meine tiefsten Überzeugungen und wirft die durcheinander und stellt das in Frage, und ich kann mich da noch nicht so gut entscheiden. So. Zusätzlich dazu, weil nämlich mein Lehrjob halt nicht genug Kohle bringt, mache ich noch andere vielfältige selbstständige Jobs. Einerseits mache ich auch noch so in diesem ganzen Theoriebereich, mache ich ab und an Vorträge. Was weiß ich, zum Beispiel hatte ich eine Anfrage, die, ich weiß nicht, ob sie stattfinden wird oder nicht, aber ich wurde angefragt für so einen Vortrag zu Trans-Inter-Non-Binary-Inklusion an Kunsthochschulen, was ich ein sehr spannendes Thema finde, auch ein sehr frustrierendes, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem denen, die ich eben schon so weit ausgeführt habe. Aber solche Sachen mache ich dann zum Beispiel auch. Und dann mache ich sehr viel im Bereich Sex an unterschiedlichen Stellen. Also ich war ja auch lange, das habe ich hier auch tausendmal erzählt im Podcast, war ich lange im Sexshop. Das mache ich nicht mehr. Aber das Thema liegt mir irgendwie super am Herzen, habe ich festgestellt. Und auch so doll, dass es für mich zum Beispiel auch so ein toller Ausgleich ist zu, ja, dem doch irgendwie sehr doll verkopften Setting an den Hochschulen. Also ich finde, ich habe das irgendwann über meine Dissertation festgestellt, dass ich so, wenn ich, also da war ich dann eine ganze Zeit lang in der Institution und habe irgendwann gemerkt, so ganz tatsächlich, ich verliere meinen Körper oder ich verliere meine Queerness da drin, weil die Hochschulen mit ihren Theorien und so sehr darauf ausgelegt sind, zu entkörpern und nur noch so im Kopf stattzufinden. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, dieser ganze Sexbereich irgendwie, das ist was mir so doll am Herzen liegt, und es ist halt auch was mich so wieder mit so, ja, sowas ganz Körperlichem in Kontakt bringt, und macht da sehr unterschiedliche Sachen. Ich weiß nicht, Leute, die mir auf Twitter folgen, haben zum Beispiel vielleicht gesehen, dass ich Harnisse mache, also, oder ich mache Sextoy-Workshops. Ich habe ein sehr, sehr großes, also ich glaube, da bin ich schon so ein bisschen sehr nerdig, was so Sextoys und ihre Materialien und den Umgang damit angeht. Also dazu mache ich Workshops, was gute Materialien sind, wie die zusammenwirken, was man da gesundheitlich beachten muss, solche Sachen. Da kann ich mich dann auch so so richtig doll reinnerden. Und merke auch, dass das so ein Bereich ist, also bei, also wenn es darum geht, dass ich irgendwas lernen soll oder so, dann fällt es mir in dem Bereich am allerleichtesten, Sachen zu lernen. Also ich kann, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt mir irgend so eine Theorie durchlese, dann finde ich das anstrengend und muss Pausen machen. Wenn ich irgendwas über, keine Ahnung, ein neues Gleitgel lese oder so, dann kann ich das wirklich stundenlang durchlesen und werde dann nicht so richtig, also da vergesse ich eher die Zeit drüber und werde da auch nicht so wirklich müde. Und habe dann vor ein paar Jahren beschlossen, dass ich das auf jeden Fall als, ja, so als festen Bestandteil mit reinnehme. Auch tatsächlich, um einen Ausgleich zu haben zu dem sehr entkörpernden Theoriekram, den ich sonst halt sehr doll mache. Genau, und das ist, ich finde, das ist auch sehr zweischneidig. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, es liegt mir halt super doll am Herzen, der ganze Sexbereich, also ich mache sehr viele unterschiedliche Sachen, die ich hier nicht ausführen werde. die liegen mir sehr doll am Herzen und machen mich sehr glücklich und sind so auch das, was, ja, was bei mir so aus dem, ja, ich glaube, ich hänge da sehr doll mit meinem Herzen dran und es ist eine Arbeit, die mir eher Energie gibt und das als introvertierte Person, jawohl, das macht mich glücklich und auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass sehe ich die Problematik darin, dass ich einfach an sehr, also dass ich sehr unterschiedliche Jobs mache und mich darin sehr doll verausgabe. Also ich finde das keine glückliche Situation. Ich finde es eh keine glückliche Situation, die Dissertation finanzieren zu müssen mit zusätzlicher Arbeit. Und ich finde es eine noch schlechtere Situation eigentlich, dass ich für die Dissertation und die zusätzliche Arbeit noch zusätzliche Arbeit brauche, um irgendwie in meinem finanziellen und, wie heißt das, inneren emotionalen Gleichgewicht zu bleiben. Genau, also das ist, glaube ich, das, was ich zu diesem bin ich zufrieden oder glücklich damit sagen kann momentan. Es ist, also eigentlich bin ich sehr glücklich mit den Sachen, die ich mir gesucht habe. Auch auf der ganzen Bandbreite. Und gleichzeitig sind die halt, führen sie halt konstant dazu, dass ich eigentlich überarbeitet bin. Und ja momentan auch eigentlich arbeitsunfähig und trotzdem arbeiten muss. Und das ist keine gute Situation. Und das ist was, was mich halt, also das ist dann, das glaube ich jetzt auch zu viel für den Podcast, aber das ist halt was, was mich gerade sehr doll auch umtreibt in Bezug auf Arbeit, wie ich das irgendwie so gestalten kann, dass das so ein bisschen, ja, zukunftsfähig ist. Also dass ich irgendwie mir in diesem, ich muss halt Geld verdienen, Ding, in dieser Situation drin, Umstände schaffen kann, in denen ich mein Hirn so beanspruchen kann, dass es genug unterschiedlichen Input bekommt, dass ich nicht nur Theorie mache, aber auch nicht nur körperliche Sachen. Also zum Beispiel, als ich im Sexshop ganz lange gearbeitet habe und auch nur das gemacht habe, da war ich dann irgendwann unterfordert. Das ist auch nicht gut. Und das ist so, also das ist irgendwie, das ist was, was mich da so sehr, sehr doll drin bewegt, wo ich sehr auf der Suche bin und ja, auch wirklich noch gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also ich bin immer sehr zuversichtlich, ich weiß nicht warum. Ich habe da immer so einen, nein, nicht immer, aber meistens, manchmal habe ich auch einfach einen großen Zukunftszusammenbruch. Aber meistens bin ich sehr zuversichtlich und denke mir, es wird sich irgendwas ergeben und eigentlich ist es auch so, wie es jetzt gerade ist, auch irgendwo auch gut. Wäre es nicht so exhausting, ja, das heißt das auf Deutsch, anstrengend, auslaugend, Erschöpfend. Erschöpfend, genau. Da hänge ich irgendwo drin. Also das ist so, deshalb musste ich auch so dreckig lachen, weil diese Frage nach Arbeit und Zufriedenheit bei mir irgendwie so gerade die ganz großen Lebensfragen irgendwie antickt. Und ich da auch sehr doll drin schwanke von yay, ich mache nur die Sachen, die mir richtig gut gefallen, hin zu jetzt bin ich 40, hab kein Geld, hab keine Rente, kann auch nicht mal irgendwie mich irgendwie absichern, scheiße. Also so zwischen diesen beiden Polen schwanke ich immer fröhlich hin und her und das ist sehr anstrengend, aber deshalb muss ich dann auch dreckig lachen, wenn die Frage kommt. Ja, genau. Genau. Ich glaube, da mache ich erstmal einen Punkt. Ich glaube, falls mir noch irgendwie was einfällt, kann ich das noch sagen. Aber ich glaube, so die Eckpunkte habe ich jetzt abgearbeitet. Die gröbsten. Ich habe so das Gebiet abgesteckt. Alles Weitere ist not safe for work. Not safe for podcast. Und könnt ihr mich fragen, aber nicht in diesem Podcast. Na, vielleicht noch, sorry. Ich glaube, das ist so schwierig. Also ich glaube, diese Antwort war auch richtig verwurschtelt und schlecht nachvollziehbar, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ich alles erzählt habe. Aber ich glaube, einer der Punkte, die das für mich so kompliziert machen, ist, dass halt dass ich so doll das Gefühl habe, dass die Sachen, die ich arbeite und die politische Situation, die hochschulpolitische Situation, meine Position als marginalisierte Person, das große Ganze, das greift alles so doll ineinander und das lässt mich manchmal so ein bisschen sehr stark überfordert zurück. Genau, das dachte ich nämlich, das war mir noch eingefallen, als du so meintest, Steff, in Zeiten des erwachenden Faschismus, weiß ich nicht, hattest du das gesagt? Aufkommenden Faschismus, ich würde ja eher sagen, diskurstechnisch akzeptableren Faschismus. Ja. Naja, das war vor 5 bis 6 Jahren, als Steff das mit dem aufkeimenden Faschismus. Ach so, okay. Gesagt hat. Also ja, ich würde es rückblickend würde ich es auch anders benennen, aber es war tatsächlich so der O-Ton meiner Gedanken quasi. Vor 5 bis 6 Jahren. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Deshalb sitze ich jetzt an lauter so Arbeitssituationen, wo es eigentlich gerade politisch extremen Backlash gibt. Mhm. Und auch das finde ich nicht so. Das macht mich unruhig. Also, ja. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesagt hatten, aber genau, also Gender und Queer Studies sind ja jetzt nicht der akademische Bereich, der so super gerne gesehen ist, auch, vor allem nicht von der Rechten. Das macht natürlich so eine Arbeitssituation auch irgendwie, ja, uncool. Also ich habe bisher fast gar nicht irgendwie, bin fast gar nicht damit in Berührung gekommen. Ich weiß von einer Freundin von uns, die Lehre gemacht hat im Bereich Gender und Queer Studies und rechte Trolle in ihren Seminaren hatte. Grüße. Wir sehen uns bald, ich freue mich. das ist mir zum Beispiel noch nie passiert. Das meinte ich auch, was glaube ich sehr toll ist daran, dass ich so, wenn ich unterrichte, dass das tatsächlich so sehr doll Wahlbereich ist, dass die Studis wirklich Bock haben, da hinzugehen, dass ich da keine Leute drin habe, die jetzt was zum Geschlecht machen müssen und dann ihren ganzen Abscheu da reinbringen oder so. Aber ich merke das schon, also es geht nicht an mir vorbei, dass Leute aus ihren Positionen gemobbt werden und es regelmäßig irgendwie ja so krasse Diffamierungen von Leuten in den Gender und Queer Studies gibt, würde ich sagen, war jetzt nicht die beste Berufswahl in Bezug auf die politische Situation. Ja. Das geht schon nicht spurlos an mir vorbei, würde ich sagen. Und genauso Also genauso dieser ganze Sex-Education-Kram ist halt auch irgendwie im Zweifelsfall gehört das in die Kategorie pervers, will man nicht, ist irgendwie das, was wo die Gelder am ehesten gekürzt werden oder so. Genau, also da habe ich vielleicht irgendwie nicht so die, habe ich nicht das gemacht, was du gemacht hast, Steff, sondern habe eher schlechte Berufsentscheidungen getroffen. Naja, kann ja ganz kurz was. Ich meine, mir war zumindest ja klar, dass so öffentlicher Dienst irgendwie, in dem ich dann arbeite, tatsächlich, weil ich dann eben auch im Zweifel in sichtbareren Positionen bin, auch bedeutet, dass ich eben öffentlicher bin, das heißt öffentlicher wahrgenommen und sowas. Und das habe ich zumindest dieses Jahr dann auch gemerkt, dass dann zumindest auch meine Tätigkeit irgendwie, meine Ausbildung in Gender und Queer Studies und irgendwie Bezugnahme dazu durchaus dann auch mal in Verbindung gebracht wird irgendwie miteinander und so. Also das und es dann auf einmal eine Anfeindung gibt. So, das ist schon beachtlich. Also so zu merken, dass das selbst mir passiert, die schon, wo es schon echt so ein bisschen fragmentarisch eigentlich ist, den Zusammenhang, aber dass es schon genügt, irgendwie überhaupt öffentlich wahrnehmbar zu sein. Ja. Und das, glaube ich, sich auch nochmal vervielfacht dadurch, wenn du irgendwie auch dauerhaft oder kontinuierlich irgendwie als öffentliche Person und Wissenschaft ist in dem Bereich ja auch, also damit bist du ja auch irgendwie öffentliche Person, dann mit den Themen immer in Verbindung gebracht wirst und so. Ja. Ich überlege gerade, ich habe irgendwie bei diesem ganzen Lohnarbeit, ja wahrscheinlich, weil es um Lohnarbeit geht, habe ich diesen ganzen Kunstkram einfach komplett unterschlagen. Das stimmt. Weil es für Kunst halt kein Geld gibt, wahrscheinlich. Aber ich bin ja auch Künstler und ich musste jetzt gerade nochmal an dieses Ding denken, das, was ja wahrscheinlich für uns drei auch irgendwie spannend ist, aber für mich gerade auch immer wieder so ein Entscheidungspunkt ist, wie doll möchte ich eigentlich in der Öffentlichkeit stehen. Und ich merke das zum Beispiel, also Kunst ist halt ein Bereich, bei Lehre geht es noch und so diese, was weiß ich, im Sexbereich, pff, das sind so kleine Sachen, da ist es, glaube ich, jetzt gerade nicht so, oder so abgetrennt irgendwie von dem, was ich sonst mache, fällt nicht so ins Gewicht. Lehre ist ein sehr abgeschlossener Bereich und dadurch, dass ich eben nicht fest in der Institution bin, falle ich, glaube ich, da nicht so doll weiter auf. Aber in dem Kunstbereich, wo ich eben auch an der Hochschule mit einer Dissertation angeschlossen bin, habe ich total doll, also Kunst ist ja was, wo es ganz doll um Öffentlichkeit geht und um Präsentsein und auch so die KünstlerInnen als, auch irgendwie als Figur und Produkt und auch Träger in seiner Kunst oder so und auch ganz viel als so Identität, irgendwie künstlerische Identität da drin steckt, plus meine Position an der Hochschule, da habe ich total doll damit zu dealen, was das eigentlich bedeutet, irgendwie ja als marginalisierte Person in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe da, also gerade im Kunstbereich habe ich gerade, also bin ich so krass müde von diesen Token, also so die Beispiel-Transpersonen, die Beispiel-queere Personen an der Hochschule zu sein, das ermüdet mich so immens gerade. Also das, und da geht es noch nicht mal um Anfeindungen, also die hatte ich bisher fast gar nicht. Also keine persönlichen Anfeindungen. Klopf auf Holz. Aber das finde ich auch, ist für mich auch so ein Punkt in diesem ganzen Berufsbereich, der für mich immer, immer wichtiger wird, weil der so doll auf meine psychische Gesundheit sich auch auswirkt. Wie doll habe ich eigentlich gerade das Gefühl, dass meine Arbeit hier wichtig ist, oder wie doll werde ich gerade als Aushänge marginalisierte Person eigentlich benutzt für die Institution, um irgendwas zu beweisen oder so. Und es geht eigentlich gar nicht darum, was ich mache, und am Ende verliere ich, also, ja. Und das gehört für mich schon sehr doll auch in diesen Bereich Queerness und Arbeitskontext mit rein. Wie doll werde ich da eigentlich benutzt für Diversity? Keine Ahnung. Was? Möchtest du einen Tipp abgeben? Nee. dachte nur, vielleicht ist das ein guter Punkt, um erstmal zu Marlene überzuleiten. Ja, sehr gerne. Ich warte noch 5 Sekunden, ob du... Nein, warte einfach nicht. Wir können ja nachträglich nochmal Sachen wieder einstreuen. Ich musste es nur sagen, weil es ein bisschen lustig war, dass ich den ganzen Kunstbereich einfach vergessen habe. Ich bin doch Künstler. Marlene. Was genau arbeitest du eigentlich? Und bist du dann next. Bist du damit zufrieden oder glücklich? Bist glücklich. Also offiziell bin ich ja noch nicht mehr Softwareentwicklerin. Wobei, dann irgendwie auch schon. Und damit geht's schon los. Ich habe gerade so gedacht, es ist eigentlich ganz interessant, dass ich an einem Punkt bin, beruflich, wo ich nie hin wollte, wo ich immer regelrecht Angst vor hatte, nämlich in der unbefristeten Vollzeitanstellung zu sein. Ich bin aber nicht Vollzeit angestellt und das ist mir auch sehr wichtig tatsächlich, aber ich bin fast Vollzeit angestellt. Also ich arbeite 80%. Das ist ja fast Vollzeit. Lustigerweise weiß ich genau, dass ich das Vollzeit nicht machen würde. Also ich merke immer wieder, auf gar keinen Fall will ich 5 Tage in der Woche Lohnarbeit machen. Irgendwie ist mir dieser eine Tag mehr nicht Lohnarbeit machen total wichtig. Aber ich bin da unbefristet angestellt. Und wenn ich mich da nicht irgendwie bewege, dann würde das jetzt erstmal so weiterlaufen. Es gibt da erstmal überhaupt keine Anzeichen. Also es ist nicht befristet oder es ist jetzt nicht irgendwie die Idee, dass da jetzt irgendwie sich was groß ändern sollte an dieser beruflichen Situation. Dieser ganze Job ist von meinem Arbeitgeber aus so ausgelegt, dass ich den jetzt so weitermachen kann. Was mache ich da eigentlich? Ich hatte dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum in dieser Firma. Das hatte ich auch noch nie. Ich habe noch nie so lange in der Firma gearbeitet am Stück. Ich arbeite in einer IT-Firma, die sich ausschließlich mit Microsoft-Produkten beschäftigt. Und speziell arbeite ich im Bereich... ja, so kollaboratives Arbeiten, Intranet, so in dem Bereich. Und das, was ich am allermeisten mache, ist halt mittlerweile technische Projektleitung und Softwareentwicklung. Und das mit der technischen Projektleitung ist erst irgendwie im Laufe dieses Jahres entstanden. Also am Anfang des Jahres habe ich angefangen, auch Projekte zu leiten, zu übernehmen und zu leiten. Und das ist irgendwie auch das erste Mal, dass ich so in irgendeiner Form Karriere gemacht habe, mal in irgendeinem Job. Also dass ich auch so irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja so Narrative, was man so macht, irgendwie so beim Arbeiten zum Beispiel. Man macht so einen Job und dann wird man irgendwann befördert und so. Und irgendwie ist das irgendwie noch nie passiert, obwohl ich ja auch schon über 40 bin. Und ich das Gefühl habe, dass meine Berufsbiografie da eigentlich sehr krumm ist. Aber irgendwie von uns dreien, irgendwie ist sie doch noch irgendwie so die am wenigsten krumme irgendwie. Ich weiß, how did that happen? Das erstaunt mich manchmal immer so ein bisschen. Vielleicht waren wir einfach was Gutes zum... ein gutes Gegen. Vielleicht so ein bisschen tatsächlich. Irgendwie schon, weil ich schon... Naja, also ich bin da jetzt, ich mache das jetzt da und ich... Die Frage danach, ob wie glücklich ich da eigentlich bin, also mir macht der Beruf an sich schon Spaß. Also ich arbeite gerne in der IT, ich arbeite gerne mit Technik, ich programmiere wahnsinnig gerne, ich mag gerne an diesem Punkt sein, wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwas machen, damit andere so ein bisschen so ein leichteres Leben haben, in dem Fall halt ein leichteres Arbeitsleben. So. Und ich finde es nach wie vor auf eine sehr fast kindliche Art und Weise cool, was man eigentlich alles so machen kann. Also wie man sowas einfach bauen kann und dass ich weiß, wie das geht, und das finde ich irgendwie geil. Also es macht mir Spaß und ich freue mich da auch immer noch drüber in der täglichen Arbeit, wenn ich halt Sachen erschaffen kann, machen kann, programmieren kann, Projekte bauen, Intranets bauen und dann haben die das und dann benutzen die das und das ist irgendwie cool. Und ich bin ziemlich happy mit der Situation oder mit der Tatsache, dass ich das machen kann, dass es mir Spaß macht, das zu tun und dass es auch noch verhältnismäßig gut bezahlt ist. Also eine Branche ist, in der verhältnismäßig gut also gut bezahlt wird. Und ich jetzt plötzlich in der Situation bin, in der ich mich wirklich nicht mehr beschweren kann über Gehalt und so, was auch lange, lange anders war. Und irgendwie ich eigentlich immer, auch vom Selbstbild her immer, dass ich immer noch denke, ich bin so, gehöre so zu den Leuten, die so wenig Geld haben, aber es stimmt einfach nicht mehr. Also es ist auch schon lange nicht mehr so eigentlich und das ist irgendwie immer auch irgendwie komisch. Aber es ist halt auch so ein Ding von, ich habe sehr viel aufgegeben dafür an Ideen, was ich sonst noch so mit meinem Leben anstellen könnte. Ich muss leider auf Toilette gehen. Na, du kennst die Story ja auch. Ich warte kurz, bis das hier mit den Geräuschen ein bisschen weniger wurde. Genau, also ich habe sehr viel aufgegeben an Ideen, was ich sonst noch so mit meinem Leben anstellen könnte. Aber es war auch schon so ein bisschen mit so einem Ding von, ich will in irgendwas richtig gut werden. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, ganz unabhängig davon, dass ich mich quasi gegen Sachen entschieden habe, die weiter intensiv zu verfolgen, weil ich gemerkt habe, wenn ich immer nur viele Sachen immer so ein bisschen mache, dann fehlt mir die Zeit und die Energie, in irgendwas richtig gut zu werden. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, ich möchte einfach richtig gut werden in dem, was ich jetzt tue. Also programmieren, ich bin immer noch nicht super gut. So, also ich bin super selbstkritisch, was das angeht und bin auch nicht die weltbeste Programmiererin, definitiv nicht, aber it does the job und ich merke, ich werde besser und ich merke, dass das eine Entscheidung war, die definitiv dazu geführt hat, dass ich besser geworden bin in dem, was ich da mache und ich habe auch Lust, mich da weiterzuentwickeln und weiter zu lernen und habe immer noch Lust dazu und weil ich da so viel Lust zu habe, habe ich ja auch noch angefangen zu studieren, was den zweiten Teil meines Arbeitslebens ausmacht, der mich nicht finanziert, sondern im Gegenteil, aber das wäre schön. Ja, aber ich habe halt eben diese Stelle, diese 80% Stelle und dann habe ich eben noch ein Studium Medieninformatik, wo ich mich regelmäßig frage, warum ich mir das antue. Weil es mich eigentlich auf keiner Ebene jetzt logisch gesehen weiterbringt, außer dass ich es will und dass ich es irgendwie cool finde, das zu machen und weil ich irgendwie Bock habe, diesen Abschluss zu haben und irgendwie Bock habe, den Weg gegangen zu sein. Ich möchte irgendwann diesen Weg gegangen sein. Das ist mein Wunsch. Und ich lerne sehr viel. Verschiedene Sachen. Zum Beispiel Mathe. Ich habe super viel Mathe gelernt. Das war sehr krass. Und ich habe so... Also es ist echt so ein bisschen so ein Selbstfindungsding eigentlich. Womit kann ich das machen? Es ist ein reines Selbstbeweis-Ding irgendwie und hat wenig mit, hat eigentlich nicht so viel mit beruflicher Weiterbildung zu tun, wie ich eigentlich dachte, weil ich ja schon zwar sehr lange als Softwareentwicklerin arbeite, aber das halt nie studiert habe aus diversen Gründen und es mich aber einfach immer super doll frustriert hat und ich irgendwie gedacht habe, mir fehlt was und dann dachte ich, ich muss es tun und dann habe ich es angefangen und jetzt habe ich zwar schon auch für die Arbeit so ein bisschen was gelernt und es ist nicht so, dass das jetzt so gar nichts bringt für die Arbeit, aber es ist definitiv nicht in dem Maß, in dem ich dachte. Aber ich will es trotzdem jetzt durchziehen. Mal gucken. Und ich finde, es ist zu viel Arbeit insgesamt. Also ich bin chronisch überarbeitet, chronisch überlastet. Es hat mich zwischendurch ein bisschen krank gemacht. Und meine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, das alles so zu balancieren, dass ich nicht krank werde davon und nicht komplett ausgelaugt bin und mir genug Pausen gebe und nicht einfach immer nur in diesem chronischen, ich mache zu wenig, ich müsste das eigentlich alles viel schneller können, ich bin zu undiszipliniert, was ich nicht bin. Ich weiß, ich bin nicht undiszipliniert. Ich setze mich jeden Morgen eine Stunde von 7:30 bis 8:30 hin vor der Arbeit und nochmal nach der Arbeit auch nochmal mindestens eine Stunde und am Wochenende und dann so. Also es ist wirklich viel und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich mache zu wenig und das ist irgendwie doof. Und ja, in diesem Ding hänge ich irgendwie drin und ich glaube, in diesem Ganzen irgendwie arbeite ich zu viel, hängt auch ein bisschen drin, dass ich merke, dass ich den Lohnarbeitsteil manchmal gerade ein bisschen sehr ermüdend finde. Und ich glaube eigentlich, er würde mir mehr Spaß machen, wenn ich nicht noch nebenbei studieren würde. So. Also ich glaube, ich hätte mehr Lust auf den Job, wenn ich nicht schon auch immer so ausgepowert wäre. So. Also ich merke, dass ich da irgendwie schon einfach, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu viel arbeite. Ich muss auch rausschleichen. Ja, eigentlich wollte ich dich jetzt noch 1000 Sachen fragen. Ja. Musst du noch ein bisschen weiter erzählen. Also, genau, Steff ist wieder da. Juck ist jetzt weg. Ich werde hier nicht alleine gelassen. Ich sitze hier im leeren Zimmer und erzähle der schlafenden Katze irgendwas. Von daher macht es mich glücklich. Ja, irgendwie schon, weil ich habe es mir ausgesucht. Also irgendwie macht es mich schon glücklich. Aber ich weiß auch, ich kann das jetzt nicht unendlich lange so weitermachen. Irgendwann muss ich dieses Studium aufhören, auf die eine oder andere Weise. Ich hoffe auf die Weise, dass ich es abschließe. Weil ich merke, dass es mich zu... ja, es ist eigentlich zu viel. Es ist permanent irgendwie zu viel. So. Ja. Dann habe ich eben noch gedacht, dass ich hier so arbeiten in Zeiten von Faschismus oder von etablierterem Faschismus, habe ich so gedacht, bei mir, meine Erfahrungen sind irgendwie ganz andere, was so Diversifizierung und wer wird eigentlich gesehen und wer bekommt eigentlich welche Chancen und wer wird eigentlich wahrgenommen. Weil ich habe angefangen, in dieser Firma zu arbeiten, die relativ klein ist, also wir reden so von irgendwas zwischen 25 und 30 Leuten. Und es ist, wie man sich das so vorstellt, weiß, hetero, männlich dominiert bis unter die Kante. Und als ich dort angefangen habe, war das noch viel krasser. Da war auch das Selbstverständnis der Firma irgendwie noch viel mehr so ein, das ist halt so ein Haufen Typen. Und ich bin jetzt seit 5 Jahren und seit 5 Jahren ändert sich das eigentlich permanent und irgendwie immer mehr zu dem, wie ich es irgendwie besser finde. Und zwar gibt es ich glaube halt auch so ein bisschen, also ich vermute, das ist rein kapitalistisch getriebenes Ding von, es ist eine Branche, die super dringend Leute braucht, die gute Leute braucht, die gut ausgebildete Leute braucht. Die Ansprüche, was man so können muss, sind relativ hoch. Und solche Leute findet man halt einfach nicht so viel. Aber es gibt einen extremen Bedarf. Also es gibt so viel zu tun auf der Ebene. Und es, also Leute, wenn ihr euch irgendwie mit Technik, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, das ist, also... Es ist wirklich, es gibt einen extrem hohen Bedarf und ich denke, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum halt diese Branche es sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann, nur mit weißen Heterotypen bestückt zu werden. Und irgendwie gibt es da drin halt es gibt auf jeden Fall einen Wandel da drin. Wer da eigentlich so, mit was man sich eigentlich so, also mit welchen, mit was für Leuten diese gerade von mir irgendwie benannten weißen Heterotypen, mit was für anderen Leuten, die sich eigentlich so auseinandersetzen müssen plötzlich, zum Beispiel mit mir oder eben auch, keine Ahnung, mit Leuten, die aus prekären Situationen kommen oder Mental Health ist irgendwie auch ein relativ großes Thema oder nicht männlich sein, nicht hetero sein und so. Also das sind alles Themen, die irgendwie die eigentlich, in dem halt Leute gesucht wurden, eben mussten einfach, habe ich schon öfter mitbekommen, dass in dieser Firma halt immer wieder auch umgedacht werden muss, wen wollen wir eigentlich haben und was sind eigentlich unsere Ideen, wie so jemand sein soll und wie weit können wir davon weggehen und ist das eine gute Entscheidung oder nicht. So, und wie, also das ist ja eine in sich, wie funktioniert diese Firma dann weiter und wie und so und wie können sich Leute darauf einstellen und so. Und ich habe das Gefühl, dass, also meine Beobachtung ist, es ist definitiv diverser geworden und definitiv auch, definitiv diverser, Punkt, so. Und meine Vermutung, die ich gerade so aufgestellt habe, während ihr so erzählt habt, ist, dass das irgendwie auch damit zu tun hat, dass es ist halt eine super elitäre Situation. Also ich meine, das sind, wie gesagt, es ist eine ziemlich gut bezahlte Branche. Das heißt, alle Leute, die da arbeiten, sind auch irgendwie eher abgesichert oder sind, meine, klar, verdienen auch unterschiedlich viel, aber trotzdem ist tendenziell eher, wahrscheinlich eher besser im Schnitt als andere. Es ist eine Firma, die sehr doll auf Stabilität und Zukunft ausgerichtet ist, die die Leute nicht versucht auszubrennen. Das heißt, es ist wirklich alles sehr, so sehr stabil und sehr fest und so darauf ausgelegt und eben auch vom Geld her. Und das sind dann vielleicht die Leute, die sich das dann auch eher leisten können. Dann, oder wo das dann sozusagen auch, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, das ist halt vielleicht ein Umfeld, in dem es leichter ist, dann auch so Diversität leichter mit reinzubringen, weil erstmal, also Leute haben, also das ist keine hart umkämpfte Situation, wo irgendjemand Angst haben muss, zum Beispiel, dass der eigene Job irgendwie nicht mehr gebraucht wird oder sowas. Ich glaube, dann wird es ja immer schwierig, wenn die Leute Schiss haben, dass ihnen selber irgendwas weggenommen wird, was ja selten der Fall ist. Aber ne, so, und da das aber so gar nicht die Situation ist, sondern eigentlich immer nur noch was dazukommt, ist es halt eigentlich ein relativ low-leveliges Diversifizieren, weil ja. Ich bin wieder da. Das habe ich eben noch so gedacht, dass es vielleicht auch einer der Gründe ist, warum das eigentlich genau gegenläufig ist zu dem, was du zum Beispiel erzählt hast, dass du das Gefühl hast, die Leute werden rausgemobbt aus ihren Jobs. Und es ist so, die Leute müssen kämpfen und die marginalisierten Themen und so, und die sind, werden eher, müssen immer mehr darum kämpfen und so. Und bei mir ist es halt eher umgedreht. Ich erfahre halt eher so, es wird eigentlich so von der Belegschaft eher bunter. Und womit Leute sich so auseinandersetzen müssen, was, mit wem sie da so Mittag essen und so und mit wem sie da so zusammenarbeiten oder so, es wird halt, ne, wird halt einfach sehr viel. Also es wird sehr viel flexibler und sehr viel ja, durchmischter in irgendeiner Form. Genau, das ist mir noch so eingefallen. Oh. Was wolltest du denn fragen? Na, jetzt hänge ich gerade noch an dem Gedanken. Ja, es ist auch noch nicht so richtig ausgegoren. Nee, ich kann das jetzt gut nachvollziehen. Oh, aber es hat mir nur gerade so, ich hatte nur angefangen darüber nachzudenken, warum das bei mir irgendwie nicht so ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich deutlich, das meinte ich mit dem, vielleicht stimmt das wirklich ein bisschen mit den Negativbeispielen, weil ich schon in den Zeiten, in denen ich sehr wackelig war mit meinen Finanzen und nicht so richtig wusste und so, wie das so weitergehen soll, das hat mich so runtergezogen und so fertig gemacht und so unsicher gemacht, dass ich einfach wirklich froh, ich bin wirklich so froh, dass das nicht mehr so ist. Und bin da vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen ja, sicherheitsbedachter oder so, dass ich merke so, nee, ich will, aber ich könnte, also ich habe so viele anstrengende Sachen in meinem Leben, das soll nicht noch ein Punkt sein, der auch nochmal anstrengend ist, also weil jetzt so dieses immer so meine Kohle irgendwie auf das Konto kriegen und das irgendwie alles, dass es irgendwie reicht und dass es auch gut reicht, so, das ist irgendwie schon eine sehr große Entlastung. So. Ja. Wolltest du da jetzt noch irgendwas fragen, oder? Das passt gar nicht mehr so richtig. So, egal. Ja. Vergessen. Ach, ich wollte noch einmal, das hattest du ganz am Anfang gesagt, dass der Preis halt auch für so, ja, Geld und so auch ist, dass du dich von so vielen Sachen verabschieden musst, die du eigentlich vielleicht noch hättest machen wollen. Und dagegen aber dieses steht so richtig gut werden in einem. Und das, da konnte ich gut dran anknüpfen. Also konnte ich mich gut mit verbinden, weil ich das über die ganzen Jahre echt so hart finde. Also ich habe auch das Gefühl, das ist ja eine ganz andere Situation, aber so mit diesem, okay, ich mache ein Studium und dann kommt die Magisterarbeit und dann entscheide ich mich, noch eine Doktorarbeit zu schreiben, und das wird immer größer sozusagen, also es nimmt immer mehr Raum ein. Es wird aber auch immer ein Thema, monothematischer irgendwie, und ich habe, das ist, habe ich so das Gefühl, das ist eine der schwierigsten Erfahrungen in Bezug auf so Alltag über diese ganzen Jahre, dass ich so viel von dem, was ich eigentlich machen möchte, abgeben musste. Das, ja, finde ich irgendwie. Aber es ist auch irgendwie Leben, finde ich. Ja, klar, ist es, aber ich finde es anstrengend und unangenehm. Es ist mir noch was eingefallen, während du geredet hast, nämlich der Punkt, der mich auch tatsächlich eher unglücklich macht, ist, dass das, was ich tue, überhaupt nicht politisch ist. Und überhaupt nicht, ich das in irgendeiner Form irgendwas ist, wo ich das Gefühl habe, es tut irgendjemandem irgendwie gut. Es ist halt einfach ein Job, und es ist, er ist voll drin in dieser kapitalistischen Logik, und es gibt irgendwie da wirklich extrem wenig for the good cause, also eigentlich gar nichts so. Also es geht weder um die Förderung von Gemeinschaft, noch geht es um die Förderung von, dass es irgendwelchen Leuten besser geht, denen es beschissen geht, oder sonst irgendwas. Und es ist auch nach wie vor so, dass wenn ich wüsste, oder also es ist schon so eine Idee von mir, dass ich vielleicht in Zukunft durchaus auch nochmal mich irgendwo mehr hinbewege oder zu anders hinbewege, wo das mehr eine Rolle spielt, also eben für eine NGO arbeiten oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, ich würde das nicht machen, wenn es so super prekär wäre. Also das würde ich tatsächlich nicht mehr hergeben, so wollen. Ich würde definitiv für weniger Geld arbeiten, aber nicht für so super unsichere Sachen. Also was weiß ich, zum Beispiel neulich habe ich mal eine Ausschreibung gesehen, die ansatzweise gepasst hat. Da hat die Mozilla Foundation jemanden gesucht. Dann dachte ich, ja, das ist doch mal irgendwie ganz cool. Das sind ja die, die Firefox machen. So, das wäre ja so was, was irgendwie schon auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber das ist da dann halt irgendwie, das wäre eine so prekäre Situation, so prekäre, also vom Anspruch her wäre das was gewesen, was ich durchaus hätte machen können. Also ich wäre absolut qualifiziert gewesen für diese Stelle. Aber als ich mir dann so diese Conditions durchgelesen habe, unter denen das halt irgendwie stattfindet, dann ist halt klar, das kann ich halt nicht machen. Das würde mich einfach so verunsichern, chronisch irgendwie, dass das einfach, das ist dann, geht dann für ein, zwei Jahre, und danach wäre ich halt einfach an einem Punkt, an dem ich nicht sein wollen würde. Und ich versuche das halt so auszugleichen mit so Sachen wie, ich spende halt relativ viel Zeug irgendwohin, Geld, oder versuche halt finanziell Leute zu unterstützen, die halt in einer Situation sind, in denen es halt, in der es halt irgendwie nicht so ist wie bei mir. Und fühle mich dann manchmal so ein bisschen wie so ein schaler Ausgleich und fände es irgendwie cooler, wenn ich eigentlich meine Lebenskraft und Lebensenergie irgendwie mehr da reinstecken könnte, direkt irgendwas zu machen. Aber tu es halt nicht. Und das ist ein permanentes, wie heißt denn das? Struggeln. Irgendwie so ein Struggeln damit. Also es ist nicht so, dass es geht überhaupt nicht an mir vorbei, dass es so ist. Aber es ist halt gerade so. Fertig. Also. Liebes Leben. Kann ich noch was zum Thema Diversität sagen? Das hatte ich nämlich. Ich hatte nämlich auch vor gar nicht so allzu langer Zeit eine Erkenntnis. So, mir ist schon seit längerem sehr bewusst, dass so die wissenschaftliche Bibliothekslandschaft sehr weiß ist. Also super weiß. Das ist wirklich, also es ist schon erstaunlich, wie weiß irgendwie die, ja, dieser Raum ist. Und auf, also dass es überhaupt irgendwie, dass es nicht gut geschafft wird, da ja, gut, irgendwie ein gutes Personalmanagement irgendwie hinzubekommen, irgendwie so Stellen zu besetzen. Besuch mich mal an der Kunsthochschule. Und Es hängt aber auch damit zusammen, dass es alles irgendwie super starr ist und feste Stellen, da sitzen halt Leute auch erstmal drauf, bis sie in Rente gehen und dann wird irgendwie vielleicht dann nochmal geguckt und ich glaube, da ist jetzt in Zukunft gibt es da auch nochmal mehr Potenzial irgendwie wieder, aber im Zweifel, ne, sind es ja trotzdem dann weiße Leute, die dann irgendwelche Entscheidungen treffen, also mal schauen. Und genau, und als ich so die Entscheidung getroffen habe, bin ich halt erstmal so damit rumgelaufen, als so, ah, es ist so weiß, wie furchtbar. Und dann hatte ich irgendwie dieses Jahr die Erkenntnis oder zumindest mal so den einen anderen Gedankengang, mir dann mal zu überlegen, so, ja, warum ist eigentlich mir dieser Raum, also warum fühle ich mich denn eigentlich in diesem Raum wohl? Ist es irgendwie tatsächlich nur, dass Leute ein bisschen, vielleicht ein bisschen breiteren Horizont haben, irgendwie nicht so krass am, irgendwie Typen nicht so krass am Rummackern sind, dass irgendwie tatsächlich viele verschiedene Formen von für mich verträglichere Männlichkeit irgendwie gibt an diesem Ort. Oder ob es vielleicht auch ist, dass ich mich nun mal dann wohlfühle und dass ich irgendwie, ich mich da das Gefühl habe, mich da leicht einzufügen, weil es eben dann auch ein sehr weißer Raum ist und ich nun mal weiß bin und so, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. So, das war ein interessanter Neugedanke, den ich da drauf hatte, weil es halt auch, naja, also genau, das hat mir zumindest auch geholfen, dass ich dann eher in so einem, ja, dass ich mich dann nicht so leicht abgrenze davon, so ein, ja, schlimme Bibliothek, so weiß, pui, pui, und, oder dann eher so meine, ist der Begriff, wenn man irgendwie mit in einem Kollabo. Straf, nee, mehr so im strafkriminellen also, Kompliz? Genau, Komplizen, genau, das Gedanke, dass ich da so einfach Komplizin auch durchaus mit bin und ich mir dann vielleicht nochmal ein anderes Mindsetting zulege, um da mich irgendwie durchzubewegen. Ja, das fand ich irgendwie nochmal ganz, da war ich sehr. Es war zwar ein bisschen erschütternd, aber es war trotzdem ein für mich hilfreicher Gedankengang, wie ich gemerkt habe. Oder ich war froh, dass ich dann mal an einen anderen Punkt gekommen bin, als dieser Abgrenzungsfilm. Das war mir noch zum Thema Diversität eingefallen. Ja. Okay. Das kenne ich auch. Das kann ich auch gut unterschreiben. Ich finde, das ist aber auch, habe ich aber auch das Gefühl, dass mich das irgendwo auch weiterbringt, weil es auch so dieses schwierige Aushandeln ist zwischen, ich glaube, bei mir ging es los mit dem Doktor, als ich dann irgendwann, als klar war, okay, jetzt bin ich an der Stelle in dieser ganzen akademischen Laufbahn, wo einfach ganz klar ist, okay, das hat auch was mit meinem Weißsein zu tun und ich nehme, also ich bin zwar auch super marginalisiert, aber ich nehme auch einen Raum weg oder mache den auch, oder bringe den auch weiter, so wie er ist. Ja, das ist ein interessantes Aushandeln, finde ich, da die eigene Position drin. Was denn? Die Kleine macht ein hübsches Baden. Okay, ein zweiter Fragenteil. Und wenn ihr erzählen mögt, seid ihr eigentlich noch ein Dreichen oder wie hat sich euer Liebesleben in den 10 Jahren entwickelt? 10 Jahre sind eine lange Zeit. Ja. Willst du anfangen? Also ich merke, ich kann ja schon mal sagen, dass ich von meiner Seite aus habe jetzt so semi viel Interesse da jetzt besonders doll drauf zu antworten, weil manche Sachen nicht für mich dann doch recht persönlich sind und das kann sein, dass ich, also ihr könnt gerne schon mal irgendwie loserzählen und ich kann dann einfach noch überlegen, ob es dann noch irgendwas gibt, was ich noch ergänzen möchte oder ob es dann einfach fein für mich ist, weil ich finde das tatsächlich schwierig, weil auch wenn wir sozusagen einen super persönlichen Podcast haben, heißt das nicht, dass ich tatsächlich super viele persönliche Informationen dann hier reinpacke oder ich genauso irgendwie reden würde, wie wenn ich mit einer super vertrauten Person reden würde, die zwar ihr beide seid, aber wir dann trotzdem wir da schon einen Unterschied machen, ob wir uns tatsächlich miteinander unterhalten oder ob wir gerade einen Podcast produzieren. Ja. Ja, das nur so als Vorweg. Ich finde es auch wichtig, weil du das vorhin auch meintest, ich glaube nach wie vor, wir haben irgendwie mit dem Podcast haben wir ein Format, wo Leute irgendwie nicht so richtig doll drauf abgehen. Aber du meintest ja, du hattest auch im Job Anfeindungen und die kamen ja eventuell auch vom Podcast. Und das finde ich auch wichtig, sowas auf dem Schirm zu haben. Also ich glaube nicht, dass, ja, also sie kamen nicht vom Podcast, aber... Aber eventuell über den Podcast, also... Oder mit dem Podcast mit drin oder so. Ich finde es schon wichtig, konnte mit damit verbunden werden. Ja. Ja. Möchte diese Katze raus? Nö, sie möchte sich putzen. Ach so. Möchte socializen. Hm. Oder sich verstecken. Oder unterm Tisch sitzen und laut schnurren. Also ich glaube, die erste Frage lässt sich relativ schnell beantworten. Kannst du nochmal vorlesen? Seid ihr eigentlich noch ein Dreichen? Tada! Sind wir noch? Hooray! Genau, ja, also daran hat sich, also an dieser Tatsache hat sich nichts geändert, an dem Grundsetting sozusagen. Im Oktober 12 Jahre. Genau. Wir haben ja angefangen mit dem Podcast genau ein Jahr, nachdem wir das erste Mal zu dritt Händchen gehalten haben. So ein Scheiß merke ich mir. Wow, das ist gut, dass du dir das merkst. Ja, ja, sind wir noch. Genau, also, ja, ich erzähle jetzt einfach mal. Ich würde sagen, also ich referiere auf uns inklusive unseres nicht mehr ganz so Kindes als meine Familie. Entwickelt in dem Sinne haben wir uns in den letzten 11 Jahren insofern, als dass wir, aber das machen wir auch schon sehr lange, das ist jetzt alles irgendwie keine neuen Entwicklungen, als dass ich schon sagen würde, okay, wir leben zusammen und wir haben irgendwie eine, also Lebensgemeinschaft in dem Sinne, dass wir unsere Leben miteinander planen oder unser Leben miteinander verbunden ist auf einer, wie ich finde, sehr praktischen Ebene. Also sowohl was so, also wir haben jetzt keine, wir haben jetzt keine, wie heißt das? Keine gemeinsame Ökonomie zu 100%, aber wir haben gemeinsame Ökonomien. Also wir haben da irgendwie eine gemeinsame, also wir machen da Sachen zusammen. Oder verwalten da auch zusammen Sachen. Oder es gibt so ein Grundverständnis von, es gibt da, die Klappe steht mir die Show. Nein. Doch, nein. sie produziert sich da sehr. es gibt so ein Grundverständnis von, wir... keine Ahnung, entscheiden größere Sachen nicht alleine, sondern zu dritt. Was auch immer das dann ist. Finanzielle Sachen oder Pläne oder was so los ist oder auch berufliche Sachen und so. Also ich würde sagen, so, also es ist auf jeden Fall so, dass ich habe heute Morgen auch, lustigerweise, als ich heute Morgen so im Bett rumgelegen habe, habe ich so gedacht, was für mich auch relativ stark ein Punkt ist, dass wir so ein Selbstverständnis davon haben, dass wir eigentlich immer versuchen, uns gegenseitig Sachen zu ermöglichen. Also es gibt so ein Selbstverständnis von, wenn eine Person sagt, ich würde gerne was auch immer das ist, irgendwas machen oder irgendwas planen oder irgendwie das ist was, was sie beschäftigt oder beruflich, also berufliche Themen sind, glaube ich, immer wieder auch großes Thema gewesen, was irgendwie schon einen großen Lebensteil auch einnimmt. Also ganz unabhängig von der gemeinsamen Elternschaft, die wir ja auch noch haben, auch im Miteinander so ein, gibt es so eine grundsätzliche Idee davon, sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig Sachen zu ermöglichen. Also Energie darauf zu verwenden, dass gegenseitig Sachen möglich sind. So, das habe ich heute Morgen so gedacht. Das ist eigentlich cool. Finde ich gut. Finde ich gut, dass wir das machen. Ich mache das auch sehr gerne. Ja, das fällt mir so ein. Zu der Antwort sind wir eigentlich noch ein Dreichen. Fällt euch noch irgendwas anderes ein dazu? Zu der sind wir noch ein Dreichen? Mhm. Also alles, was du gesagt hast, ja, plus für mich nimmt das mit Teenager-Zusammenleben da auch einen sehr, sehr großen Raum ein. Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass mit dieser Entscheidung, okay, der zieht zu uns, auch sich unser Dreichen auch irgendwie darum nochmal anders formiert hat. Was ja auch logisch ist, irgendwie kam halt noch eine vierte Person mit rein, die halt sehr, sehr hilfsbedürftig war auch, also wenn du jetzt sagst, wir unterstützen uns gegenseitig, wir unterstützen uns zu dritt gegenseitig, aber diese Person brauchte halt vor allem unsere Unterstützung. Ja, klar, war ja auch Kind. Ja, das hat für mich auch unsere Beziehungskonstellation sehr stark geprägt über die letzten Jahre. 10 Jahre übrigens, 10-jähriges. Übermorgen, 10 Jahre. Haben wir 10 Jahre Pflege, ja, krass. Da denke ich auch häufiger mal drüber nach, wie das eigentlich, das ist ja eine quatschige Überlegung, aber wie wäre das eigentlich, wenn wir kein Kind bekommen hätten, wenn kein Kind zu uns gezogen wäre? Wie würde unsere Beziehung eigentlich dann aussehen, ohne dieses sich über lange Jahre sehr stark auf Kind konzentrieren, zentrieren irgendwie, Kind zentrieren? Ende des Satzes vergessen, egal. Das ist für mich ein wichtiger Teil. Und dass wir halt also sehr viel Alltag auch einfach teilen, das gehört für mich auch dazu, zu diesem Dreichen. Also, was weiß ich, Marlene und ich wohnen ja zusammen mit Teenager und Steff wohnt nicht hier mit, aber ist halt total viel hier. Und ich überlege halt, also ich überlege da viel dran rum, was für Entscheidungen in unseren Dreichen-Entscheidungen da eigentlich gut waren und welche nicht so gut waren oder welche ich vielleicht, würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen können und nochmal vor dieser Entscheidung stehen, kommt ein Kind, was ich dann vielleicht auch anders machen würde oder wie ich das für uns drei dann auch anders machen würde. Ich habe immer mehr jetzt gerade so, also ich find's nach wie vor einfach super, super, super, super, zu dritt Verantwortung zu übernehmen. Sowohl füreinander als auch für ein Kind. Weil es einfach, also das, was du eben meintest, Marlene, wir unterstützen uns gegenseitig in den Lebensentscheidungen. Das habe ich früher auch gemacht in meiner, na gut, nicht so kurzen, aber etwas anderen Zeit der Mono-Beziehung. Aber es ist einfach so doll was anderes. Meinst du jetzt unsere Mono-Beziehung? Wir hatten auch kurz eine Mono-Beziehung. Wir hatten kurz mal eine, naja, Mono. Also ich habe jetzt Anführungsstriche in die Luft gemacht. Also. Nee, ich meinte jetzt tatsächlich eher so diese unsere auch, aber ich hatte davor ja eine sehr lange 7-jährige Mono-Beziehung. Ist ja nix, 7 Jahre. Gut, die war auch nicht richtig Mono, aber die war halt nichts. Es war halt kein Dreich. Whatever. Ich habe so die Verantwortung in meinem Leben vor allem mit einer anderen Person geteilt. Mhm. Und wir hatten schon auch so dieses Ding so, okay, du möchtest das und das machen oder bei dir ist gerade das und das Thema, wie das ja wahrscheinlich in sehr vielen Beziehungen so ist. Ich unterstütze dich da drin oder du unterstützt mich da drin und ich habe schon das Gefühl, dass das einfach zu dritt so anders ist und sich so besser, so viel besser verteilt. Allein schon, weil ich eine zweite Person habe, mit der ich mich darüber unterhalten kann, wie ich jetzt gerade die dritte Person unterstützen möchte. Oder irgendwie sowas. Also dieses Konzept Dreichen, I'm a Fan. Ich frage mich auch total oft, wie andere das machen. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, genau. Erzählt doch mal, wie das eigentlich macht. Also das zum Thema Dreichen. Ansonsten finde ich, ich erinnere mich, gerade so in Bezug auf den Podcast, dass wir irgendwie so relativ am Anfang des Podcasts, wo wir ja irgendwie zu dritt auch noch gar nicht so lange zusammen waren, irgendwie ab und an diese Anrufung von außen bekommen haben, so, wow, euch gibt's immer noch? Ihr seid immer noch zusammen, wie krass. Okay. Was halt im Vergleich zu jetzt, wo wir 12 Jahre zusammen sind, einfach nichts war. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt kriegen wir diese Anfrage eigentlich gar nicht mehr so doll. Also Leute sagen es gar nicht so. Ich habe das ewig nicht mehr gehabt, dass mir, vielleicht gehe ich einfach nicht mehr raus, kann auch sein. Ja, vielleicht solltest du mal mit Leuten reden. Ja, vielleicht. Und ich habe jetzt viel mehr so das Gefühl, wow, wir sind einfach jetzt zu dritt so lange schon zusammen und haben uns da auch so doll auch so ein Konzept erarbeitet. Am Anfang ging es ja ganz viel auch darum, so, die Katze guckt mich ziemlich komisch an. Hi. Am Anfang ging es ja noch ganz viel darum, so, okay, wo sind eigentlich so diese Alltagsdiskriminierungen, wenn man als Dreichen zusammenlebt. Und da habe ich irgendwie das ist inzwischen so weit weg von mir. Also ich weiß so, okay, die sind da und da und da, sehr viel auch in Bezug auf Pflege. Aber, na? Ja, willst du hochkommen? Ja, dann mach. Okay. Muss auch nicht sein. Das war Kleifu, die Katze. Die Katze heißt übrigens Kleifu. Also, der Name tauchte schon auf, aber nicht, dass ich da war. Das ist eine Katze. Um eine Katze. Genau. Die ungefähr so alt ist wie unsere Beziehung. Stimmt. Hm. Wow, ne? Krass. Also, da habe ich irgendwie das Gefühl, das hat sich sehr viel mehr einfach so eingespielt. Ich weiß ungefähr, wo so die Momente sind, wo wir als Dreierbeziehung einfach nicht gesehen werden, nicht ernst genommen werden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich unsere Umgangsstrategien damit so eigentlich verselbstständigt haben, dass das echt wenig eigentlich Thema ist. Also, ja, stimmt. Dann haben wir uns über sowas das letzte Mal unterhalten, dass wir irgendwie als Dreichen nicht so richtig vorkommen. Das ist eigentlich immer das nur... Ist super viel whatever. Ja, ja, ja schon. Was willst du mir erzählen? Ja. So. Ja. Was das ja auch stimmt. Cool ist. Ja, weil ich habe das Gefühl, es hat auch was damit zu tun, dass wir halt irgendwie als Team gut irgendwie in der Hinsicht gut aufgestellt sind oder gut zusammen arbeiten oder uns gut aufeinander verlassen können oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, sie muss mal rausgelassen werden. Sie wird unruhig. Komm, na los, komm raus. Ich stehe dann eben aber auch nicht an der Tür, sondern muckelt halt hier rum. Ist unruhig. Ja. Na, Steff, möchtest du noch was dazu ergänzen? Nö. Okay. Wie hat sich das Liebesleben in den letzten 10 Jahren verändert? Entwickelt. Entwickelt. Entwickeln ist auch, okay, verändert ist auch okay. Ja. Ja, hat es sich, natürlich. Ich meine, wir sind älter geworden und irgendwie das Leben hat sich weiterentwickelt und was, glaube ich, für mich auf jeden Fall einen relativ großen Unterschied macht, ist, ich weiß, dass wir da auch im Podcast am Anfang in den ersten Jahren irgendwann drüber geredet haben. Und das ist ein Selbstverständnis, was jetzt auch schon nicht mehr ganz neu ist, aber irgendwie auch sich sehr verfestigt hat, dass ich definitiv irgendwann in den letzten Jahren irgendwie mir klar geworden ist, dass ich offensichtlich Poly bin. Ja, das ist, ich weiß, dass das ein Thema gewesen ist. Dass das ist, ich bin da ja so reingerutscht. Also, ich wollte das ja nie. Das finde ich schon interessant, irgendwie, dass ich auf der einen Seite, also das ist natürlich auch ein Thema, worüber ich mich dann ab und zu mal mit Leuten unterhalte, weil ganz viele Leute, wenn ich denen so erzähle von meinem Leben, die denken halt, also super Poly, irgendwie so. Und das ist halt überhaupt nicht mein Selbstbild ganz lange gewesen und auch überhaupt nicht das, wie ich meine Biografie beschreiben würde. Und ich finde, das schon hat sich in den letzten 10 Jahren definitiv verändert, weil als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, haben wir eben schon gesagt, waren wir irgendwie seit einem Jahr, waren wir zu dritt zusammen. Und das hatten wir da ja auch schon so konstituiert relativ schnell, dass wir jetzt zu dritt zusammen sind. Aber wir waren halt zu dritt zusammen. Punkt. Also ich hatte kein Interesse an irgendeiner Szene. Ich hatte keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte kein Interesse daran, mich da irgendwie zu verorten in irgendeiner Form von Community oder so, weil ich gar keine Fragen hatte und gar kein Bedürfnis nach Kontakt, sondern ich war halt mit euch zusammen. Das war mir genug. Oder das war halt das, worauf ich mich konzentriert habe. So. Und ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben in Podcasts auch, dass wir da eigentlich uns alle gar nicht so verorten. Und das hat sich definitiv geändert, als wir dann nach ein paar Jahren entschieden haben, dass wir kein geschlossenes Dreichen sein wollen. Und dann gab es so diverse Aushandlungsphasen und verschiedene Phasen da drin. Aber in dem Moment, in dem das sozusagen Thema wurde, ist bei mir das der Wunsch nach, ich brauche Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, darüber deutlich gestiegen. Und zwar so groß, dass ich mir sehr aktiv was gesucht habe, wo ich das kann und wo ich andere finde, die Beziehungskonzepte außerhalb von Monogamien leben. Und heute ist das ein super wichtiger Teil von meinem Leben. Also die Leute, die ich in dem Zusammenhang kennengelernt habe, sind extrem wichtig für mich und für mein soziales Leben. Und das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall anders geworden. So. Auch und mein Selbstverständnis da drin. Also das hat sich mitentwickelt, so, weil ich habe irgendwann festgestellt, nee, eigentlich, auch wenn ihr beide nicht wärt, könnte ich nicht eine monogame Beziehung führen. Also das, how? Also, also ich bin mittlerweile so weit weg von der Idee von einer monogamen Beziehung, wie ich mein Liebesleben, whatever that is, irgendwie, wie das aussehen könnte, dass ich mir, also das geht überhaupt, also es würde überhaupt nicht funktionieren, weil meine Ideen davon, wie ich gerne mit Leuten zusammenleben möchte, wie ich mit Leuten Kontakt haben möchte, wie ich Sexualität haben möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte in Bezug auf andere, ist nicht reinpressbar in irgendeine Form von Monogamie. Und deswegen würde ich sagen, habe ich so eine Polybeziehung, weil ich glaube, das hat nicht immer unbedingt was so viel mit Liebe zu tun, wobei ja dann auch immer alles was mit Liebe zu tun hat, aber ja, genau, also Polybeziehungs, weiß ich gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe. Warum habe ich Polybeziehung gesagt? Achso, ich bin das. Ja, jetzt bin ich ganz kurz hängen geblieben in diesem Ding, dass Poly-Sagen an sich irgendwie Kacke ist. Deswegen, und das war dann gleichzeitig in meinem Kopf. Deswegen, was sagt denn an sich Kacke? Ja, weil Poly halt eine Selbstbezeichnung für Leute aus Polynesien ist und dieses Kacke finden, dass jetzt irgendwie diese ganzen Western Poly-Beziehungsmenschen sich als Poly bezeichnen und deswegen eigentlich nicht so, also eigentlich ein anderes Wort irgendwie gefunden werden muss. Okay. Und das war parallel gerade noch in meinem Kopf, als ich diesen Satz versucht habe zu formulieren. Vielleicht polybezogen. Polybezogen, das, vielleicht, genau, etwas, sowas. Ja. Aus dem englischsprachigen Bereich kenne ich Polyam, aber jetzt fand ich deinen Punkt, dass es halt ja nicht immer was mit Liebe auch zu tun haben muss. Also Amorie wäre ja wahrscheinlich irgendwie so ein Liebesbezug. Ja, das ist mir zu, ich glaube, das ist mir zu doll dann wieder eingeschränkt, weil mir geht es halt auch um einfach so ein grundsätzliches Ding von, wie wollen wir eigentlich alle so miteinander klarkommen. Ja. Und inwieweit schießt eigentlich da so Norm immer wieder so quer und inwieweit muss ich mich eigentlich damit abarbeiten oder nicht und bla und so. Und das gehört für mich da alles mit rein und hat erstmal nicht so viel mit nur Liebe zu tun, wobei das schon ein sehr wichtiger Punkt ist, auch das mit der Liebe und der Zuneigung und der Nähe und dem Verbinden und mit wem verbinde ich mich eigentlich, auf welche Art und Weise und so. Ist auf jeden Fall ein großes Thema in meinem Leben, hört auch nicht auf, ist offensichtlich ein Steckenpferd von mir, stehe ich voll drauf. Beschäftige ich mich viel mit, treffe mich mit Leuten, unterhalte mich dazu, gehe zu Workshops, denke drüber nach, permanent. Per- Permanent. Permanent. Der Hammer. Ist da noch Tee? Kein warmer. Ja, ich mag keinen Tee. Also vielleicht ist er warm, aber nicht mehr, nicht mehr heiß. Verträgliches Lau. Genau, den möchtest du auch. Was ich noch Lau für mein gesteigertes Alter. Und möchtest du noch irgendwas ergänzen? Mhm. Na klar. Das finde ich nämlich super spannend eigentlich. Weil, also ich glaube, ich partizipiere sehr gerne an deinem, ich sage jetzt Polyam-Wissen. Polybeziehungswissen. Polybezogen. Was? Polybets. Polybets. Entschuldigung, ich versuche gerade noch ein Wort zu finden. Polybets, weiß ich nicht. Klingt ein bisschen komisch. Polyb. Egal, du partizipierst. Ich partizipiere daran sehr gerne, weil es bei mir irgendwie, ich finde es sehr lustig, weil für mich ja eigentlich, ich glaube, seit meiner ersten ernsthaften Mono-Beziehung, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, die nämlich gar nicht so richtig mono war, war für mich ja eigentlich klar, dass ich nicht monogam bin. Und das macht für mich keinen Sinn. Aber ich habe nie den Zugang gefunden, den du ja dann gefunden hast, zu so Polyamory, Community, Treffen. Also eigentlich könnte ich da ja auch hingehen und mir das auch angucken und da auch irgendwie Wissen draus ziehen. Aber ich habe irgendwie, also interessanterweise, weil das ja eigentlich auch so ein, eigentlich ist es ja auch so ein Identitätsmarker, würde ich sagen, wie halt andere auch. Trans oder queer oder. Und ich habe da aber irgendwie nicht so einen Bezug zu. Und ich weiß, also da denke ich häufiger mal drüber nach, warum das eigentlich so ist. Und ich, keine Ahnung, ich habe auch keine Idee, warum das so ist. Also warum ich zwar einerseits das Wissen für mich ganz klar habe, dass ich nicht monogam bin und es wahrscheinlich auch einfach nie sein werde. Und andererseits da jetzt nicht so ein Community-Hase bin. Keine Ahnung. Ich bin der Community-Hase. Oh. Ja. Der Polybets. Du bist der Polybets-Hase. Oh. Fantastisch. Es ist ja insofern ein bisschen lustig, weil ich meine, es ist jetzt, wir reden jetzt ja nicht von so einer riesen Community, sondern eine riesen Poly-Community, Poly-M-Community. Also, aber jetzt renne ich da ja schon seit Jahren zu irgendwelchen Camps und Treffen und keine Ahnung was und erzähle halt, weil wir ja auch schon so lange zusammen sind, immer von euch. Das heißt, ihr seid halt auch schon so. Deswegen quasi, wahrscheinlich. Ein Teil von mir ist schon längst da. Ja, ist schon ein bisschen so, weil. Da gibt es ja dann irgendwie Leute, die hören seit Jahren von euch. Wir sind Teil der Polymythologie. Da haben wir sie wieder, die drei Grazien. Ich hatte, also es gäbe einen Vorschlag, weil ich weiß, dass die noch nicht geöffnete Frage auch in diesem Kontext ist, ob wir die mit reinnehmen wollen, um gleich sozusagen das Spektrum abzudecken. Nur ein Vorschlag. Ja, wir sind ja schon wieder relativ lange am Reden. Ich mach mal auf. Wow. Ja. Wir machen eine neue Frage auf, bevor wir die alte. Das ist so lustig. Vielleicht, bevor du sie vorliest, darf ich nur eine Sache sagen noch? Das ist so lustig. Ich habe übrigens schon eine Wikipedia-Seite geöffnet, nur für den Fall bei dieser Frage. Naja, aber ich wollte mich, das, also bei mir ist es ein bisschen wie bei Joke, dass ich auch. Und ich finde es auch sehr lustig, ich habe da auch schon mit gehadert, warum das eigentlich so ist, dass ich mich auch überhaupt, ich identifiziere mich nicht poly. Doch, ich schon, aber. Ja, okay, aber ich nicht. Und weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass mir was fehlt oder dass das irgendwie sozusagen dann noch zur, das Erklärungs, es erklärt eh nichts, so. Und das heißt, es ist für mich auch kein Hilfsmittel, dass ich jemand irgendwie sagen kann, so hier, poly oder polybeziehung, aha, so. Weil im Zweifel müsste ich es dann so oder so immer noch sehr genau erklären. Das ist mir dann im Zweifel auch viel zu persönlich, als um einfach nur kurzen, ich versuche einer Person transparent zu machen, wie vielleicht mein Leben grob strukturiert ist. Also es hilft mir nicht. Ich habe auch kein Community-Bedürfnis. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, so von wenn, dann würde ich glaube ich schon lieber in, keine Ahnung, dass das dann schon nochmal leichter oder stärker queer Poly-Community ist. Und das ist es halt dann nicht. Also meine Poly-Community ist sehr queer. Vielleicht musst du mal mitgehen. Ja. Gar keinen Fall. Ich habe da wirklich kein Interesse daran. Also, aber ja, oder dass die Anschlusspunkte... Ich hab halt nicht das Gefühl, dass es dann so... Dass es gut für mich passt. Und also es muss ja auch irgendein Bedürfnis geben. Und ich fand das so ganz spannend, weil mir das bisher auch so singulär irgendwie vorkam. Und dann ist mir aber auch jetzt als Beispiel eingefallen, naja, ich könnte mich auch ohne weiteres irgendwie non-binary verorten. So, könnte ich auch passen. Könnte auch irgendwie zu Hause sein, aber da ist halt so, ist keins, no sparks. Das ist einfach so, does it spark joy? No. Und deswegen kann es halt, also ist es halt kein, ist es offensichtlich halt dann einfach aus irgendwelchen Gründen nicht meins. Das ist dann nicht mein Zuhause und auch nichts, wo ich irgendwie denke, oh, da will ich jetzt aber dringend irgendwie jetzt nachforschen, auch wenn ich auch auf einer anderen Ebene weiß, so Monogamie ist jetzt irgendwie nicht so der Burner aus unterschiedlichen Gründen und es lohnt sich irgendwie anders drauf zu gucken, aber genau, also da hängt halt irgendwie kein Community-Bedürfnis dran. Kann aber auch natürlich mit persönlicher Auslastung sein und dass ich dann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in meinem Leben dann an den Punkt komme, da mir was draus zu ziehen, mich dann doch irgendwie dann damit auseinanderzusetzen und da irgendwie was draus zu finden, das will ich auch gar nicht ausschließen, aber ich merke halt wirklich so, dass es so, dass das überhaupt nicht zu mir spricht. Spannend. Mhm. Ich habe das mit Bi oder Pan. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich auch eine der frühesten Identitätsmarker, die, von denen ich sagen konnte, ja, das bin ich. Bi, also damals Bi, da gab es Pan, glaube ich, in meinem, da war ich noch zu klein, kannte ich Pan nicht, oder das gab es noch gar nicht, oder was auch immer. Und ich habe mich schon total viel damit beschäftigt. Aber es ist immer so ein bisschen, und zwar auf praktischer Ebene und auf theoretischer Ebene, also wirklich auch sehr, sehr umfassend. Und ich war auch bei Treffen, habe mich mit anderen Leuten unterhalten, aber es ist irgendwie, als wäre da so eine, es gibt keine Verbindung irgendwie. Und ich finde es total spannend, weil es ist eine meiner Identitäten, total klar. Aber ich habe irgendwie keine Verbindung damit. Dann überlege ich manchmal, ob das internalisierte Bi-Feindlichkeit ist. Vielleicht. Also, halten wir fest, du hast zwar diverse Identitäten, hast aber keinen Bock auf Community, du hast schon gar keinen Bock auf die Identitäten. Ich habe auch keinen Bock auf Campen. Ist mir auch wichtig. Also ich schlafe mittlerweile auch, wenn es geht, nicht mehr im Zelt. Aber ich würde es tun, wenn ich sonst verzichten müsste. Habe ich auch schon gemacht. Also mir ist es tatsächlich so wichtig, gerade mittlerweile, also ich glaube auch, das hat, also es ist nicht, ich glaube, sondern es ist definitiv so, dass mein Grundverständnis von, wie ich eigentlich klarkommen will mit anderen und auf welche Arten und Weisen, dass das sehr doll sich verändert hat über den Kontakt mit anderen Leuten aus einem Polybeziehungskontext. Und das finde ich wahnsinnig hilfreich, weil auch wenn man zu dritt ist und das irgendwie schon für manche das Abgefahrenste von der Welt ist und da schon total viel aneckt an so Normen, ist es noch so weit weg von so vielem, was sonst noch so möglich ist an Miteinander, und das fand ich einfach super erhellend und auch für mich einfach total bereichernd es total bereichernd, weil ich greife schon mal vor auf die nächste Frage. Ich habe in diesem Kontext kein Dreichen getroffen. Also die Konstellation, in der wir uns befinden, ist mir nicht über den Weg gelaufen. Ich würde mich sowas von Cola-Keks freuen, wenn das mal der Fall wäre. Cola-Keks. Irgendwie werde ich fände das so cool, wenn das mal passieren würde, aber es ist tatsächlich auch in meinen, also das hat es nicht gebracht. Also aber ich hatte ja auch die Fragen, die ich hatte, haben sich ja auch nicht auf was mit uns dreien bezogen, weil das hatte ich das Gefühl, das kriegen wir auch zu dritt irgendwie gut hin. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da super dringend irgendwie einen Außen brauche, mit dem ich mich jetzt so richtig intensiv austauschen muss. Da hatten wir irgendwie, glaube ich, so ein bisschen das Glück, dass wir da einfach auch zu dritt einfach ganz gut Sachen aushandeln können. Aber alles, was so drumherum ist und alles, was da sonst noch ist, und alles, was da was so the Big Picture irgendwie angeht, da bin ich sehr froh und glücklich über Leute, die so eine Grundidee haben von, ich will nicht monogam leben, mhm. was auch immer das mhm. bedeutet. Und ich bin queer und ich bin feministisch. Also das ist wichtig, mhm. ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie random, also wir reden hier nicht mhm. von random irgendwie Multi-Partnership, Multi-Beziehung, Polyamorie-Leuten, sondern das ist schon immer mit einem queeren und feministischen Grundverständnis. Und Leute zu haben, ja, die queer, die sich queer verorten, die sich feministisch verorten und die sich in irgendeiner Form nicht monogam verorten, das sind drei Marker, die da zusammenlaufen und die mir extrem wichtig sind. Mhm. Und die ich super, wo ich super dankbar bin, dass ich das in meinem Leben habe als soziales Umfeld. Soll ich mal die Frage, die. Ich kann die ja mal mit in den Raum werfen, dann können mhm. wir die einfach so in die allgemeine Diskussion mit ein. Okay. Das ist jetzt die letzte Frage. Das ist die letzte Frage, Leute. Das ist die letzte Frage und es wird weiter um Beziehungen gehen. Wir werden einfach diesen Podcast damit beenden, dass wir die ganze Zeit über Beziehungen reden. Das finde ich super. Ja, gut. Ihr seid ja häufig auf dem Wer lebt mit wem und in anderen poly-friendly Ecken unterwegs. Ja, gerade geklärt, ständig. Dass das irgendwie nicht der Fall ist. Habt ihr im deutschsprachigen Raum schon mal ein anderes queeres, festes Dreichen getroffen? Mir fiel nämlich auf, dass ich wirklich außer euch keins kenne. Nur Vs, Ws und andere ungeordnetere Kuddelmuddel. Smiley. Vs, Ws und andere ungeordnete Kuddelmuddel finde ich jetzt aber auch nicht so nett. Nicht so ein anständiges Dreichen. Also festes, anständiges Dreichen. Wisst ihr, was Vs und Ws ja. sind? Also ich wusste es nämlich nicht und ich war so, was? Das ist ja süß, das irgendwie. Ja, weil du dich nicht davon ausgegangen. Ja, aber es ist halt, ich finde es halt putzig, dass was davon ausgegangen wird, dass wir da selbstverständlich uns irgendwie mit der Fachlanguage irgendwie dann. Lingo. Genau, dass wir die so voll drauf haben. Ich weiß nicht, was ein W ist. Nein, das ist wahrscheinlich. Ich denke mal, das ist halt wieder so ein. Geht es also um offene Enden ja, und genau. offene und geschlossene? Also ein V ist halt, eine Person ist mit, hat zwei andere Beziehungen. Aber die beiden sind nicht aber zusammen. Aber die beiden mhm. nicht. Mhm. Und ein W wäre dann halt mhm. nochmal. Noch eine weitere, noch jeweils weitere Ausbau Beziehung. Sozusagen, mhm. Ausbaustufe mhm. davon, links und rechts ja. eigentlich. Okay. Das könnte ja eigentlich auch eine Linie sein, ne? Verstanden. Nee, hast du nicht. Ja, man könnte das auch man könnte Linie einfach zeichnen. Punkte auf eine Linie zeichnen, aber gut. Aber ist halt nicht so cool. Ich glaube, bei den Vs und Ws ist halt wichtig, dass die halt untereinander dann jeweils nicht auch noch Beziehungen haben. Mhm. Ich glaube, deswegen hast du recht. Das ist, ja. Man könnte auch eine Linie machen. Na gut, okay. Ich könnte jetzt noch denken, also wenn ich ein V habe, dann sehen ja die beiden Enden vom V sich gegenseitig. Wenn ich eine Linie habe, dann müssen die noch nicht mal, müssen mhm. sie sich vielleicht noch nicht mal sehen. Dass sie ein bisschen dichter beieinander sind. Vielleicht sind sie ein bisschen dichter, ja. Also oder dass dadurch ja die Abstände zueinander irgendwie noch ähnlich gehalten werden können. Gut. Stellt euch vor, hier gestikulieren viele ja. Leute mit Händen Buchstaben in die Luft und Linien. Ah ja. Also was heißt überhaupt festes Dreichen? Ich meine, wir sind ja jetzt auch ein... Ein loses nein, sind wir. Ein festes Dreieck mit... losen Enden? Das ist schon wieder so. Ja, das ist. Das klingt doch ich alles finde, scheiße. Ich sage ja oft dann mittlerweile, ich bin in so einem Mesh. Ja. In so einem Beziehungsmesh. Dann wird es doch hier schon wieder Kuddelmuddel. Aber mhm. es gibt halt für mich da drin sehr stabile und sehr langjährige Komponenten und die sind mhm. ja nicht irrelevant. Mhm. Also für mich mhm. macht das mit dem Alltag und dem, was ich eben alles vorhin so lange ausgeführt habe, irgendwie ja schon, das macht ja schon ganz viel, auch an Entscheidungen und Commitment und keine Ahnung mhm. was. Und trotzdem gibt es in dem Ganzen ein Mesh und das hat, also je nachdem, wo man den Fokus drauf setzt, das ist ja das Tolle, dass es halt nicht so dieses, es gibt irgendwie zwei Leute und die haben irgendwie eine Beziehung und dann ist das so in sich geschlossen und dann gibt es da irgendwie keine anderen stabilen Ecken mehr drin, mhm. sondern es wird halt so ein Netzwerk mhm. und je nachdem, wo du den Fokus auf das Netzwerk drauflegst, siehst du halt was anderes an Beziehungsstrukturen mhm. und wenn ich jetzt auf mich als Fokus nehme, also wenn ich mich mhm. so in den Mittelpunkt stelle, dann sehe ich halt schon an was sehr Stabiles, wo auch das eben das Wichtige ist, dass es eben eine geschlossene Bezugsgruppe ist, in sich geschlossene Bezugsgruppe und dann gibt es da aber eben auch noch an diesen Menschen andere Menschen dran. Auch mit wichtigen und nahen Beziehungen, kurzzeitig, längerfristig, So, und das ist auch alles wichtig und ist auch alles da und das gehört irgendwie alles damit rein. So. Aber es ist eben nicht lose Enden, weil da hängen ja auch wieder Leute dran und so. Also, das hört ja nicht auf, je nachdem. Nur der Fokus ist halt so. Ne? Das finde ich ein lustiges Bild. Je nachdem, wo ich den Fokus drauf setze und es hört nicht auf. Ist das nicht cool? Ich finde es toll. Hihi. Lustige Laute. Lauter lustige Gebilde in meinem Kopf. Jetzt muss ich ein paar Sachen dazu beitragen, die sich jetzt schon alle angesammelt haben. Also zuerst, mein Liebesleben sieht momentan ja so aus, dass ich seit circa auch einem Jahr eine Beziehung habe zu einer Person, die nicht zum Dreichen gehört. Zu einer sehr tollen Person, die ich aber jetzt nicht namentlich nennen werde. Unter anderem, weil diese Person mir auch gestern oder vorgestern erzählt hat, dass wir am Anfang des Podcasts auch ganz viel über Leute richtig namentlich gesprochen haben. Und mir ist aufgefallen, das ist was ich jetzt absolut überhaupt nicht mehr machen würde. Ja. An dieser Stelle vielleicht auch Entschuldigung an die ganzen Leute, die am Anfang des Podcasts so doll namentlich auftauchen. Immerhin nicht mit Namen. Ich wollte gerade sagen, vornamentlich. Ja, vornamentlich. Ja, das stimmt. Vornamentlich auftauchen. Aber reicht schon. Würde reicht ich halt auch schon, nicht machen. Nein. Jedenfalls. Genau. Gibt es eine weitere Person in meinem Leben, die nicht zum Drechen gehört, die mir sehr wichtig ist. Und das finde ich jetzt gerade lustig, wenn ich jetzt, da hängt dann nämlich auch wieder, dann hängen da wieder weitere Beziehungen dran. Dann ist es ja wirklich ein großes Kuddelmuddel. Aber es ist toll, weil es ja irgendwie, ich finde es total toll, darüber nachzudenken, okay, was bedeuten die Beziehung dann wiederum für mich, was habt, also, und ich merkte dann auch sofort, dann, was weiß ich, neulich hatte ich dann so, war ich eifersüchtig und wusste aber gar nicht so genau, was? Ich habe nur mit meiner Uhr gespielt, habe irgendwie komische Geräusche, habe gemerkt, ich habe beinahe den Notruf angerufen, dann dachte ich muss jetzt schnell, ja, sorry. Okay. genau, und dann komme ich halt dann auch, in die Situation, ja, über Beziehungen auch nochmal nachzudenken und nochmal nachzudenken und nochmal nachzudenken oder was weiß ich, wenn ich mich mit dir, Marleen, über Beziehungen unterhalte, dann finde ich es halt auch spannend zu gucken, so, was ist eigentlich mein Bezug dann zu den Leuten, von denen du erzählst oder so. Und habe da immer einen super unterschiedlichen Bezug zu und ich finde, es hört auch nicht auf, aufregend und spannend und neu zu sein und es hört nicht auf, dass ich da einen bestimmten Bezug zu entwickeln muss. Und ich merke, dass ich das auf jeden Fall es ist komplexer geworden. Also wenn ich zurückgucke auf diese eine lange Beziehung, die fast mono war, aber offen, dann hatte ich da einfach einen komplett anderen Zugang zu, was so mehr Beziehung, Leben überhaupt sein kann. Und dann hatte ich zum Beispiel, da hatte ich eher so eine Hauptbeziehung und dann Dates nebenher oder so. Und das ist was, das könnte ich mir zum Beispiel jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also es ist irgendwie was, das passt momentan zu meinem Leben überhaupt nicht. Oder das ist eine Art von Commitment, die möchte ich gar nicht, also oder wenig Commitment in Bezug auf Leute, die mir dann nahe kommen, die möchte ich gerade gar nicht haben. Also wenn ich eine weitere Beziehung eingehe, dann habe ich gerade nicht die Energie dafür, dass es ein Date ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil das dann zu wenig Outcome ist? Ja, vielleicht irgendwie, genau. Oder vielleicht ist es nicht mein... Also ich denke dann auch viel darüber nach, so, okay, was für Beziehung führe ich eigentlich? Und dann kann ich auch zum Beispiel sagen, okay, ich habe... Zum Beispiel auch noch eine Person, mit der habe ich jetzt auch schon mehrere Jahre eine sehr sporadische, aber in diesem sporadischen eigentlich stabile BDSM-Beziehung irgendwie. Die kommt super selten vor in meinem Leben, aber die ist irgendwie, es ist mehr als so ein Date oder so. Also ich kriege das, glaube ich, gerade nicht so... Also ja, aber auch im Seltenen kann ja ein Commitment, also auch in dem kann ja eine Verbindlichkeit liegen. Ja. Also genau, je nachdem, ob dir es leicht fällt, irgendwie halt oberflächlich einen Kontakt oder eine Verbindung aufzubauen. Wenn es leicht fällt, dann ist es auch kein Problem, irgendwie das dann so sehr ohne großen Emo-Aufwand irgendwie zu betreiben. Aber wenn es einfach nicht, wenn einfach oberflächlich nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es halt dann schwieriger, eine Ebene zu finden. Und dann ist halt sowas wie eine höhere Verbindlichkeit. Und weil sonst ist der Emo-Aufwand wäre vielleicht dann der gleiche auf der eigenen Seite. Nur, dass es irgendwie nicht so ausgewogen ist oder so, keine Ahnung. Jetzt verhake ich mich in meinen eigenen Gedanken. Ich habe ja schon auch Sex-Dates. Aber die gehören nicht, die gehören gar nicht damit rein. Also, ich sag's dir, es lohnt sich da länger drüber. Ja, vielleicht muss ich mal zu so einem Camp gehen. Dann hatte ich zum Beispiel, ich hatte eine Beziehung, die nicht so lange gehalten hat, wo die Person sehr doll für sich in Frage gestellt hat, ob sie überhaupt eine Polybeziehung führen kann, weil sie der Meinung war, dass sie, oder sie war Mono zu dem Zeitpunkt. Ja, ich weiß, Poly 101, ich hätte das nicht machen sollen. Questionable Life Choices an dem Punkt, wo die andere Person sagt, sie ist Mono, ist, glaube ich, eigentlich für Poly-Beziehungsmenschen ein guter Zeitpunkt zu sagen, nee, okay, passt nicht. Und es ist auch, also ich hatte dann auch in, also was du meintest, so wie kann ich mir eigentlich Beziehungen vorstellen? Ich hatte dann irgendwann auch so das Gefühl, so nee, ich kann eigentlich, also der Anspruch, der den Leute an eine Beziehung stellen, die sich als Mono sehen, der ist mir zu viel. Also das kann ich gar nicht geben, sozusagen. Also ich sehe in dem, was ich in eine Beziehung sehen, geben kann, nicht, dass ich die einzige Person sein kann für eine andere Person, die alles wuppen muss oder so. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich so ein ganz basic, so eine ganz grundlegende Unterscheidung zwischen, würde ich mich als Mono bezeichnen oder als polyamorös. Das war jetzt sehr kurz gegriffen. Naja, für mich würde das halt vor allem auch ja komplett in Frage, also es gibt ja die Idee, dass man total viel aufgeben muss dann ja auch. Mhm. Also das könnte ich ja gar nicht. Also das, was, ja. Hau. Also wenn neue Menschen in mein Leben treten oder nah an mich rankommen, dann müssen sie damit dealen, dass da schon eine Menge ist. Und das ist mein Leben. Und das sind, also da ist ja, also wenn man irgendwie jetzt nicht erst 15 ist und noch nicht viel Leben hatte, dann ist da ja vielleicht noch nicht so viel stabil aufgebaut, was irgendwie da ist. Aber selbst da kann man ein Leben haben, wo einfach schon viel da ist, womit Leute, die nah rankommen oder eine Person, die neu nah rankommt, irgendwie dealen muss. Und das ist ja eigentlich immer so, wenn man lernt jemanden kennen und da ist irgendwie ein Leben, da hängt ein Leben dran. Nur dass halt irgendwie in so einer Beziehungsnormwelt irgendwie die Idee ist, dass ja, aber die Beziehung, da hängt nichts mehr dran, bitte, ja. Und aber alles andere kann ja gerne dranhängen. Was weiß ich, Arbeit oder gerne reisen wollen oder was auch immer noch alles so an viel Zeit in Anspruch nehmen kann oder hat irgendwie wahnsinnig viele Haustiere oder keine Ahnung. Oder hat irgendein krasses Hobby, was auch immer. Das ist alles okay, damit kann man irgendwie dealen, aber bitte keine Beziehungsperson. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, der für mich dann halt ja gar nicht mehr funktioniert. Also ich erwarte, dass eine Person, die nah an mich rankommt und irgendwie ein Interesse hat, in meinem Teil meines Lebens zu sein, in irgendeiner Form damit irgendwie dealt. Dass irgendwie, dass ich halt, dass da ein Leben dran hängt, genauso wie ich damit deale, dass da ein Leben dran hängt. Und dann müssen wir halt gucken, passt es oder passt es nicht. So. Mhm. Und diese Idee da irgendwie plötzlich, dass da jemand eine weniger große Rolle in meinem Leben spielt, nur weil da jemand anderes irgendwie da ist. Also, dass man sich vielleicht kurzzeitig im Überschwang der Hormone ein wenig fokussiert, geschenkt so. Aber dass das irgendwie, dass da grundsätzliche Entscheidungen dranhängen irgendwie, die auch nicht einfach weggehen, das finde ich schon einen sehr großen Unterschied. Mhm. Weil es gibt ja so eine komische Idee, also ich bin ja immer sehr fasziniert davon, wenn so Mono zelebriert wird, ne? Also ich bin wirklich sehr fasziniert davon, wie Leute das machen, wie sie sich das so zurechtbiegen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise funktionieren könnte, so zum Beispiel indem sie sich halt irgendwie dieses Märchen erzählen, dass dann andere Menschen, die irgendwann mal wichtig im Leben gewesen sind, dann plötzlich, also dass irgendwie eine Beziehung, mit der man dachte, man ist mit der immer zusammen oder große Liebe oder man hat sich ein Leben aufgebaut, dass das einfach keine Rolle mehr spielt. Dass diese Person einfach keine Rolle mehr spielt in dem Leben. Das ist doch eine total absurde Idee. kommt im echten Leben auch gar nicht so oft vor, habe ich festgestellt, wenn man mal so ein bisschen genauer nachfragt. Oder es sind halt so richtig harte Kanten, wo Leute sich wirklich brutalst abschneiden irgendwie von Teilen in ihrem Leben. Und das ist auch eine Art, wie ich mir nicht vorstellen kann, mein Leben zu leben. Also ich hatte in dieser Beziehung das erste Mal seit langem war ich mal wieder konfrontiert mit so den Ansprüchen, die Leute an Monobeziehungen stellen. Und das war, das fand ich sehr spannend, weil das so, weil ich das halt sonst nicht so hab. Und sich das, also ich finde es immer spannend, wenn sich, weil sich das ja, also es, da geht es nicht so um die super großen Themen oder so, sondern es geht um, es ging so ganz viel um so Kleinigkeiten, die ich dann sehr absurd fand. Also dass dann so, in bestimmte Tätigkeiten plötzlich was reingelesen wurde oder ein Wert dem beigemessen wurde, den ich denen gar nicht zugesprochen hätte oder so. Und bei mehrfachem drüber nachdenken war das dann, okay, das passt in so eine Mono-Beziehungslogik, auch in so eine fortschreitende Beziehungslogik. Also erst das, dann das, dann das, dann das. Und jetzt machen wir schon das und dann machen wir das und dann bedeutet das das. Und das fand ich irgendwie sehr typisch, dass ich das so als so ganz fremd wahrgenommen habe. Und umgekehrt halt, das ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus so Poly-Beziehung und Queerness, würde ich sagen. Dass das halt in sonst meinen Beziehungen quasi nicht vorkommt. So, wir machen jetzt gehen wir gemeinsam essen und dann muss die eine Person das machen, die andere Person muss das machen. What? Und das bedeutet dann was Bestimmtes. Das klingt sehr formalisiert. Ja, und ich glaube, Mono ist halt aber an vielen Stellen sehr formalisiert. Mhm. Ja. Dann habe ich festgestellt, dass ich mein Verständnis davon, was ich an Beziehungen führe, erweitert hat. Also sowohl, was ich irgendwie so. Genau, dann habe ich halt auch sowas wie BDSM-Beziehungen, aber ich habe auch so Interessensbeziehungen, wo es thematisch irgendwie so sehr eng wird. Also so die Art und Weise, wie ich über Nähe und Beziehung und Commitment nachdenke, hat sich verbreitert, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich eckig damit an diesen, oder schließe ich damit an so queere Überlegungen zu Beziehungen versus Freundschaft oder sowas an, wo ich, weil ich ja nicht auf die Treffen gehe, nicht so viel Ahnung von habe. Auf die Spitzen zu schießen, das war keine Spitze. Das war, wenn überhaupt, eine Spitze gegen mich. Und was ich gemerkt habe, was mir in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit wird es halt immer mehr, vermutlich auch, weil ich gerade eben auch jetzt auch seit längerer Zeit auch in der Beziehung nochmal wieder bin, ich habe schon seit mehreren Jahren habe ich immer mal wieder so Gespräche mit FreundInnen darüber, wie so gemeinschaftliche Zukunft aussehen kann. Und das wird immer mehr gerade. Und das wird auch immer mehr mein Interesse. Das merke ich auch. Und das ist auch irgendwie natürlich mit Poly-Beziehungsleben verbunden oder verwoben. Weil natürlich die Leute, mit denen ich zusammen bin, auch die Leute sind, die mir sehr, sehr, sehr wichtig sind in meinem Leben. Und ich natürlich auch bei denen mir wünsche, dass unsere Leben sowohl lange Zeit miteinander verwoben sein können, als auch, dass es denen gut geht oder uns allen gut geht oder so. Und das beobachte ich gerade und beobachte mich so ein bisschen auch gespannt darin, wie lange ich jetzt noch da so an dieses Thema immer so ran denke und wann so der Punkt kommt, wo ich dann aktiv werde und dann irgendwie anfange, keine Ahnung, alternatives, gemeinsames Leben, mich da tatsächlich auch aktivistisch reinzubegeben und da mal zu gucken, was gibt's da eigentlich. Ist ja auch sehr queer irgendwie, wie können wir uns gemeinsam eine Zukunft teilen, wie können wir Aufgaben gut verteilen, wie können wir Bedürfnisse gut aufteilen, irgendwie sowas. Das finde ich, das merke ich, das hat bestimmt auch was mit Alter zu tun, bin ich mir sehr sicher. Bestimmt auch was damit zu tun, dass ich selbst bedürftiger werde, also dass ich selbst nicht mehr so. Also es ist völlig klar, ich komme nicht alleine durchs Leben, sondern ich brauche Leute, ich bin angewiesen auf Hilfe. Aber auch andere Leute können auch auf mich angewiesen sein und das ist auch gut und es fühlt sich auch gut an. Und daraus entwickelt sich gerade immer mehr so ein, ja, so ein Interesse an, okay, wie kann ich so Versorgungsnetzwerke eigentlich denken? Irgendwie so queere, freundschaftliche, gegenseitige Versorgungsnetzwerke. Das ist was, was für mich sich über die letzten Jahre immer mehr so rauskristallisiert hat, wo ich mich auch schon mit verschiedenen Leuten mehr oder weniger intensiv drüber unterhalten habe und was für mich doll auch in meine Poly-Beziehungsentwicklung gehört. Also die kommt sicherlich auch daher. Plus Queerness und queere Beziehungsvorbilder. Mhm. Queeres Beziehungswissen, was ich über die Jahre mitgekriegt habe. Und dem sehe ich so mit Spannung entgegen, tatsächlich. Auch da habe ich auch richtig Lust drauf, mich in Zukunft auch noch weiter und noch mehr mit zu beschäftigen. Ja, wir werden ja auch nicht jünger, ne? Nee. Und ich glaube, dass, dass wir da auch im Zweifel auch eher nochmal was aufholen oder irgendwie, also oder dass andere in ähnlichen Alter wie wir da eigentlich schon viel weiter sind, was so Versorgungsnetzwerke angeht, weil wir uns halt dann eben 10 Jahre lang sehr doll auf irgendwie Pflegefamilie sein auch konzentriert haben und das halt dann schon eine sehr feste Versorgungsstruktur, Versorgung und Care-Struktur irgendwie ja. war. Und dadurch so ein bisschen das, also dass es halt dann eben nicht so ein bisschen breiter gestreut ist, die Energie und Zeit, sondern dass das halt dann eher nochmal so ein bisschen gebündelt war und ja. Ich auch glaube, dass so eben mit Verselbstständigung irgendwie des Kindes mit der Zeit dann das sozusagen auch irgendwie dann so gut abgelöst werden kann, dann wieder so ein bisschen mehr in die Breite zu gehen und da nochmal andere Strukturen vielleicht auch mehr zu etablieren, weil ich schon noch merke, dass so von dem, was mir eigentlich so, eigentlich möchte ich mich viel mehr kümmern, mhm. aber kann es gar nicht. Also ich bin gar nicht momentan in der Lage, mich in Strukturen oder Sachen von mir irgendwie in Strukturen reinzubegeben, in dem Maße, um wirklich was zu etablieren. Glaube ich auch. Ich glaube, da beißt es sich auch, dass wir dann eben Pflege gemacht haben, eben nicht als Hetero-Zweier-Beziehung, wo relativ viele Strukturen schon gegeben sind, Versorgungsstrukturen schon relativ logisch da sind oder eine lange sichtbare Geschichte haben, sondern dass wir halt irgendwie als queeres Dreichen sehr wenig abgesichert, also ja eigentlich kaum abgesichert in so gängigen Familienabsicherungsstrukturen oder so, dass wir in dem Zusammenhang halt uns um ein Kind kümmern mussten oder gekümmert haben. Und da, also wir hätten halt irgendwie sehr viel Energie reinstecken müssen, um in so einem queeren Dreieck, also ich glaube, da haben wir, um so ein queeres Dreieckchen zu formen, das irgendwie eine Versorgung, also nochmal so eine andere Versorgungsstruktur hat. Ich glaube, da haben wir auch im Podcast irgendwann mal drüber gesprochen, als es um so, auch um Dreichen ging, dass die große Anstrengung da drin ja auch ist, dass es keine Vorbilder gibt, dass man sich alles selbst erarbeiten muss und das schlägt da ja nochmal drauf. Also, mhm. wenn ich, also ich glaube, es ist einfach von der Energie her sehr viel leichter, eine Versorgungsstruktur in einer heteronormativen Familie zu denken, mit Großeltern und Eltern und Kindern und es gibt bestimmte Sachen, heiraten, whatever, die ich irgendwie relativ staatlich gefestigt irgendwie, ohne jetzt viel suchen zu müssen, die ich in Anspruch nehmen kann, das hat einen sehr viel geringeren Energieaufwand, als wenn ich mir als eine nicht staatlich unterstützte Versorgungskonstellation irgendwie ein Netzwerk erarbeiten mhm. möchte, das aber auch funktioniert. Und ich glaube, die Energie hatten wir gar nicht. Mhm. Also, ja, glaube ich auch, dass wir da noch... Aber ich habe total Lust, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe irgendwie... Und auch so dieses, genau, wir werden nicht älter. Und ich habe aber auch... Doch, das wir werden älter. Genau. Wir werden älter. Aber eigentlich werden wir nicht älter. Na, eigentlich nicht, ne? Also dieses Foto, was ihr da gezeigt habt von vor 10 Jahren, da sah ich so aus wie jetzt. außer dass meine Haare jetzt länger sind. Nein, also wir werden älter zum einen und die Welt wird halt nicht unbedingt queerfreundlicher oder freundlicher gegenüber Leuten, die halt auf Hilfe angewiesen sind oder so oder auf Unterstützung angewiesen sind und ich vertraue nicht darauf, dass der Staat mich da großartig weitertragen wird, auch in Zukunft nicht und hab da ein zunehmendes Interesse daran, irgendwie ja so ein queeres Älterwerden auch gut zu ermöglichen, sowohl mir als auch meinen Liebsten gegenüber. Also das ist schon, da merke ich schon, das ist auch was, ein Interesse, was sich eben auch mit dem Alter immer mehr meldet. Ja, ich habe ja immer meine Horrorvorstellung, dass ich irgendwann in so einem Altenheim lande. Eben, genau. Zwischen lauter Heteros und weiß, das ist jetzt der Rest meines Lebens. Und das ist für mich wirklich eine richtige, richtig krasse Horrorvorstellung, ja, vor der ich richtig Angst habe. So, wenn ich mir vorstelle, wie kurze Zeit ich es nur aushalte, ausschließlich unter Heteros zu sein und mir dann vorstelle, es könnte sein, dass ich irgendwann in meinem Leben an den Punkt komme, an dem ich das muss. Schrecklich. Richtig schrecklich. Depressiv machend schrecklich. Mhm. Also das, allein die Angst davor treibt mich an, irgendwas zu tun dagegen. Ja. Und ich finde es auch, also ich finde es für mich auch, ich habe mich mit einer Freundin sehr viel darüber unterhalten eine Zeit lang und da haben wir uns immer sehr viel darüber unterhalten, dass so Queer-Community halt auch sehr, die zelebriert auf eine Art und Weise auch so eine Unabhängigkeit und so ein sowas sehr Hedonistisches, sowas sehr im Moment, auch meinetwegen so No Future. Es gibt nicht so viel Verantwortung da drin. Wir finden uns als Spaß-Community zusammen. Und ich würde dem gerne entgehen. Also ich würde gerne eine queere Verantwortlichkeit haben. Und genau auch in so einer Community mit den Leuten, die mir wichtig sind, ja, Zukunft gestalten. Merke ich, also das ist tatsächlich aber auch wirklich was, worauf ich richtig Bock habe. Und da warte ich jetzt immer drauf, wie lange ich noch einfach so Bock drauf habe und wann der Punkt kommt, an dem ich dann irgendwie, an dem ihr dann eine Mail von mir bekommt, so, liebe Leute, lass uns mal treffen. Ich würde gerne mit euch über Zukunft sprechen. Dann wisst ihr Bescheid, wenn die Mail kommt. Ich glaube, mir geht es da ein bisschen ähnlich wie dir, dass du da so dieses irgendwie eher verbindlichere Sachen auch suchen und so. Ich meine, nichts gegen mal Spaß zwischendurch, aber ich glaube auch so dieses, ich habe tatsächlich lieber Spaß mit Menschen, die mir nah sind. Also ich hab nicht so oft dieses Bedürfnis nach random, was kostet die Welt, morgen ist mir scheißegal, das bin ich nicht. Und wenn, dann gehe ich auch immer eher so Verbindungen ein, die längerfristig ausgelegt sind. Auch wenn ich zwischendurch mal, vielleicht mal zwischendurch was anderes mache, aber dann merke ich auch relativ schnell, das bin ich eigentlich nicht. Und das spielt dann ja auch so ein bisschen damit rein, ne? Also bei mir kriegt man halt irgendwie eher Verbindlichkeit und nicht so viel den den hedonistischen Spaß. Ja, wohl, ich bin schon manchmal auch hedonistisch, aber... Das schließt sich auch nicht. Ja. Also ich hatte das jetzt auch nicht ausschließend gemeint. Naja, man bleibt wahrscheinlich auch nicht so lange in Beziehung, wenn man nicht irgendwie eine gewisse Art von Grundverbindlichkeit in sich trägt. Ich glaube halt nur, dass so Verbindlichkeit jetzt nicht unbedingt eine der zentralen Werte von Queer-Communities ist. Also war es vielleicht mal, aber ich glaube momentan nicht so. Oder ist nicht meine Wahrnehmung. Das stimmt. Aber ist ein zentraler Wert von mir. Steff zappelt. Ich habe auch kein Dreichen getroffen bisher. Doch. Eins. Ja. Aber es hat sich dann aufgelöst, nachdem ich es getroffen habe. Stimmt. Besser ist vielleicht, wenn ich kein weiteres Dreieck... Noch besser ist. Ein einziges Dreieck, in sich geschlossenes Dreieck, habe ich getroffen, kennengelernt, lange bevor ich in einem gelandet bin. Ihr habt es dann auch noch kurz getroffen. Mhm. Und dann war es nicht mehr. Und seitdem nie wieder. Ja. Und erst recht kein queeres. Naja. Hm. Ich weiß nicht, ob die sich als queer bezeichnet haben. Nicht damals gab es das Wort, glaube ich, in dem festen Maße noch nicht. Aber ich weiß, dass eine Person, mit der ich noch Kontakt habe, sich als queer bezeichnet. Ja, natürlich auch. Das ist jetzt zu kompliziert. ja, aber ich dachte auch so, ja, ich würde mich, glaube ich, schon auch freuen, irgendwie über Austausch mal mit Leuten. Und denke und erahne aber, dass auch das halt wieder so sehr stark seine Grenzen hat, weil dann fehlt halt irgendwie die Pflegekomponente, die uns einfach so massiv mitgeprägt hat, in dem, was wir, also auch so wie wir die gemeinsame Zeit irgendwie gestaltet haben und was da drin irgendwie unsere Erlebnisse und vielleicht auch so, was so da drin irgendwie die einschneidenden Erlebnisse waren, die dann wiederum überhaupt nicht irgendwie damit, also so damit verglichen werden können oder das dann schon wieder eben was ist, was dann eher auf so einer Pflegefamilienebene verhandelt werden kann. So. Und dann da aber auch wieder nicht, ne? Ja, da dann auch wieder nicht so ganz. Ich musste nicht lachen, es war ein müdes Lächeln, glaube ich. Wir haben ja vor vielen Monaten haben wir ja mal so ein Interview gegeben. Erinnert ihr euch? Mhm. Zu queeren Familien. Mhm. Und die Person hat uns ja zurückgeschrieben und hat ja unter anderem dann irgendwie, als es darum ging, so Interview absegnen, freigeben und so, dann auch geschrieben, dass die Thematik eigentlich gar nicht unsere Beiträge gerade so berührt, sondern dass es irgendwie keine Ahnung, es geht gerade eher so um rechtliche Fragen oder so. Ich muss leider noch auf Toilette, bevor wir zum Schluss kommen. Tut mir leid. Und dann musste ich so müde lächeln. Ich musste lachen, aber es hatte auch so was Tragisches irgendwie, weil es so klar ist, so wir rutschen da so raus. Auch wenn es um queere Familien geht oder so, dann kommen wir halt da irgendwie trotzdem nicht vor. Ja. Also, oder die Themen, die uns halt bewegen, sind halt super Special Interest Themen, die andere queere Familien halt nicht bewegen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht auch. Also, ich fand es einerseits so ein bisschen so, ja, okay, gut, dann kommt es halt nicht drin vor, ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber gleichzeitig hatte ich auch so ein Gefühl von, ja, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir nie irgendwie so ein anderes Konstrukt gefunden haben, so ein Familienkonstrukt, mit dem wir uns tatsächlich mal über so die Dinge hätten austauschen können, die für uns alltäglich wichtig sind. Hm. Und ja. Ich habe das ganz viel, Also um das einmal klarzustellen, wir sind nicht ständig auf dem Wer lebt mit wem. Wir waren zweimal da. Mhm. Einmal relativ am Anfang, als das Kind zu uns gekommen ist. Und dann nochmal, wie alt war er da? 12? Ich glaube. Und da war aber eigentlich schon klar, okay, das war es dann jetzt. Das ist irgendwie nicht der richtige Ort für den, der ist eh dann irgendwie schon zu alt. Es war ja auch immer irgendwie so dieses merkwürdige, er ist irgendwie immer älter als die anderen. Das ist halt irgendwie absurd. Also ich glaube, es liegt halt sehr viel daran, dass, dieses Ding so queere Familien bekommen Kinder, dann geht es halt immer um Reproduktion, das gibt es noch nicht so lange und unsere Familienstruktur rutscht da so ein bisschen altersmäßig raus, weil das Kind, mit dem wir zusammenleben oder der Teenie halt da einen Tick zu alt ist. Jedenfalls ist meine Erfahrung immer, dass wir da so altersmäßig rausrutschen. Also die Menge an queeren Familien, da sind die Kinder halt viel, viel jünger und dann gibt es halt ein paar so vereinzelte Familien wie unsere, wo, was weiß ich, Leute aus einer Heteropartnerschaft ein Kind haben oder aus einer vor dem Trans-Outing ein selbst hergestelltes Kind oder irgendwie so. Und dann kommt danach irgendwie so eher so das Outing in die queere Community und dann mit Kind oder so. Genau, und bis jetzt ist es halt irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, sowohl in so queeren Kontexten, was das Wer lebt mit wem ja irgendwie wäre, oder auch polyamoröse Kontexte ist ja auch Wer lebt mit wem ganz viel, habe ich nie das, also habe ich nie die Fragen gefunden, die mich bewegen. Ich finde, also ich persönlich finde es toll, mich mit anderen Trans-Eltern auseinanderzusetzen, aber zum Beispiel ist es für mich keine Frage, also ich kriege das ja mit, was in der Trans-Eltern-Community gerade Thema ist, also kann ich mich irgendwie in der Geburtsurkunde des Kindes in dem Geschlecht eintragen lassen, was ich möchte, oder muss ich irgendwie das bei der Geburt angegebene Geschlecht, also mein bei der Geburt angegebenes Geschlecht da irgendwie angeben? Und da, ne, wir haben als Pflegeeltern, wir stehen ja noch nicht mal drin in der Geburtsurkunde. Das ist ja für mich eine Frage, die, ich bin noch nicht mal irgendwo rechtlich erfasst quasi als Eltern dieses Kindes. Das heißt, es ist eine Frage, die berührt mich überhaupt nicht. Mhm. Plus, ich bin halt, also ich gehöre ja auch nicht in die Generation von Transleuten, die halt so relativ selbstverständlich Kinder produzieren, weil nach 2011. Also sind das irgendwie Fragen, die bewegen, also klar, die, ich finde es spannend, dem zuzuhören und ich bin solidarisch und ich fände es toll, wenn, keine Ahnung, ein Vater sich auch tatsächlich als Vater in der Geburtsurkunde eintragen lassen kann, super. Aber es sind nicht meine Themen und meine Themen kommen da auch nicht vor. Und wenn ich dann aber in die Pflege, in den Pflegebereich gehe, und wir haben das ja auch ausprobiert, sogar mit dem Homo-Pflegebereich. Die waren alle verpartnert. Genau, und dann sind die halt irgendwie einfach auch an einer komplett anderen Stelle als wir. Und irgendwie, ja, ich glaube, irgendwann habe ich es auch aufgegeben tatsächlich. Also ich weiß, dass wir das auch im Podcast viel mehr besprochen haben am Anfang, aber inzwischen suche ich eigentlich gar nicht mehr nach Leuten, mit denen ich mich über Sachen austauschen kann. Manchmal passiert es dann, aber das ist eher so Zufall. Und dann finde ich auch, also ich finde auch da zunehmend die Austauschmöglichkeiten nicht, also nicht, wenn ich nach Queers suche oder nach Transleuten oder nach Pflegemenschen oder so, sondern keine Ahnung, dann kann ich mich mit der einen Person austauschen, weil gerade das erzieherische Problem ein ähnliches ist oder keine Ahnung. Und noch nicht mal dann. Ach, das ist schlimm. Ich habe auch da, oh, jetzt labere ich hier die ganze Zeit, ich habe auch da immer wieder das Gefühl, dass Familie so ein krass dominantes Thema ist. Also Leute, die halt auch selbst ihre Kinder produzieren, sind da so krass drin in dem Thema und haben da so viel auch so Leidensgeschichte und Diskriminierungsgeschichte und die Gesellschaft findet das alles kacke Geschichte und ich muss darum kämpfen oder keine Ahnung, dass ich ganz häufig das Gefühl habe, dass, also wenn das Thema auf Familie und Kinder oder so kommt, dann gehe ich raus aus der, also aus der Unterhaltung, weil ich das Gefühl habe, meine Lebensumstände würden hier eh jetzt gerade alles sprengen. Da kann sich niemand mehr mit verbinden. Also ist mir das auch egal. Und ich habe sehr häufig das Gefühl, dass Leute dann eher so ein, ja, wir sind ja da auf einer Ebene, du hast ja auch ein Kind, ich habe ja auch ein Kind. Und dann fangen sie so an zu bonden und kommen aus ihrer relativ privilegierten Position und bonden dann über Themen, die mich einfach wirklich komplett kalt lassen oder wo ich einfach so viel nochmal erklären müsste oder erzählen müsste. Dafür bin ich zu müde inzwischen. Das mache ich nicht mehr. Ich finde nicht, dass das jetzt das Schlusswort sein kann. Also dafür bin ich zu müde, das mache ich nicht mehr. Was ist denn die Frage? Was ist die andere Frage? Was mit Vs und Ws und Kuddelmuddel? Ach so, ja, haben wir. Haben wir beantwortet. Haben wir beantwortet. It's a mesh. Ich würde nach wie vor, ich würde mich freuen, wenn ich mal ein Dreichen treffe. Schon. Ein Mesh-Dreichen oder ein festes Dreichen ist mir total egal. Fände ich schon lustig. Ja. Irgendwie gab es auch neulich auf Twitter, glaube ich, gab es irgendwie so dieses Leute, die irgendwie offenes Dreieck sagen, können mal aufhören, offenes Dreieck zu sagen, weil es nämlich gar kein offenes Dreieck ist, sondern einfach ein Winkel oder so. Nee, Triage. Ach so. Es ging um Triage oder Triad. Triade. Nee, es war auf Englisch. Triad? Ja, Triad. Achso, nee, stimmt nicht. Triage, das ist was anderes, ne? Genau, Triad, genau. Aber das ist doch genau das, was ja, ich gerade gesagt habe. Ja, aber ein offenes Dreieck, nicht offen, sondern eben Dreieck. Also eben ohne offen. Ich glaube, das war der Witz. Dass es immer Dreiecksbeziehung heißt. Dabei ist es aber auch keine Dreiecksbeziehung. So. Ja, genau. Mhm. Aber nicht, du hast aber offen gesagt gerade. Offenes so. Dreieck. Das ist eben kein, das ist eben der Witz, dass es immer behauptet wird, es wäre eine Dreiecksbeziehung, aber es ist auch keine Dreiecksbeziehung. Ja. Das ist ein, achtet mal auf euer Wording hier. Es gab ein lustiges englisches Wort, wo ich dann sofort festgestellt habe, dass es dafür kein deutsches gibt. Ich habe es mir halt dann mit, also ich habe dann Winkel, fand ich angemessen. Ja. Winkel. Jetzt habe ich das Wort doch gerade vergessen. Englischen. Ja, ich auch. Egal, aber ja. Nix Dreieck. Wir können ja auch einfach eine Abschlussrunde machen. Das ist gut. Wir machen eine Abschlussrunde. Deswegen das, wo ich richtig schlecht drin bin. Mal so eine Abschlussrunde. Dann fang doch mal an. Das mache ich auch immer in meinen Seminaren. Also wie geht es dir? Wie bist du hier? Wie gehst du jetzt? Alles in einem Wort. In einem Wort? Nein, muss nicht sein. Gut, es war gut. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe viel gelernt. Ich nehme viel mit, worüber ich jetzt noch ein bisschen nachdenken muss. Wirst du jetzt wirklich über 10 Jahre Podcast ironisch abschließen? Es könnte nicht treffender sein. Das stimmt. Schön heiter gescheitert bis ans Ende. Jetzt bin ich deprimiert, weil ich so viel deprimierendes Zeugs geredet habe. Ach, ich glaube. Aber jetzt möchte ja, Steff egal. Kurz. Jetzt hat Steff den Rede. Ja. Whatever. Das Redefeuerzeug. Das Redefeuerzeug. Ich finde es schön, dass wir es geschafft haben, fertig zu werden. Ich freue mich. Heiter Scheitern wird auch, glaube ich, schon immer ein sehr sentimentaler Flecken sein. Ich bin gespannt, wie wir das irgendwie technisch noch auf dem Laufenden halten werden. Es kann auch sein, dass die Internetpräsenz in gar nicht allzu langer Zeit verschwindet und wir es dann nur noch irgendwie über Archive.org oder sowas zur Verfügung steht. Das muss ich halt dann mal zeigen, weil auch Webseiten müssen ja irgendwie unterhalten werden. Ja, ob wir uns dann tatsächlich rausziehen, das ist halt so ein bisschen offen. Ich bin sehr froh. Ich gehe in dem guten Wissen, dass es ganz viele tolle Podcasts gibt, auch wenn ich quasi eigentlich gar keine höre, aber nur von dem, was ich von anderen über Podcasts höre, auch mit Queer-Content oder einfach gesellschaftskritischem Content aus dem Leben oder toll aufbereitet und so, wo man einfach viel mitnehmen kann aus dem Leben, was nicht das eigene ist. Deswegen tut es mir auch gar nicht so leid, weil wir ja eh ein relativ chaotisches Format auch hatten. Ja, irgendwie finde ich es toll, dass wir so das bis zum Ende dann doch das irgendwie so relativ gleich geblieben ist, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und dass die Themen heute die Themen sind, das war jetzt ja einfach auch bloßer Zufall, dass diese beiden Fragen jetzt übrig geblieben sind. Deswegen fände ich es jetzt auch nicht tragisch, ob es jetzt mit einer besonders depressiven oder unsicheren Stimmung oder was auch immer endet. Weil schließlich ist das ja jetzt die Gesamtheit unserer letzten Folge, die sich über mehrere Folgen erschlossen hat. Dann ja auch ein ganz lustiger Mix. Soll ich mich dann auch schon richtig verabschieden? Ja. Wenn wir schon dabei sind? Dann bedanke ich mich auch schon mal fürs lange Zuhören und für die Treue über diese unfassbar lange Zeit. Und kommt gut durch euer Leben. Anstatt natürlich den Monat. Das hab ich auch schon überlegt. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Gebe ich das Feuerzeug an Joko weiter. Ein schönes Dildo-King-Feuerzeug. Ich dachte ja, ich bin ganz sentimental, wenn ich jetzt die letzte Folge mache. Stimmt aber gar nicht. Mir geht es jetzt irgendwie ziemlich gut. Ich finde es hervorragend, dass der Abschluss von inzwischen 11 Jahren Podcast genauso wenig geordnet und strukturiert abgelaufen ist wie sonst auch. Ich habe viel deprimierendes Zeugs erzählt, aber mir ist eingefallen, ich habe ja auch eine mittelschwere Episode diagnostiziert. Da habe ich euch jetzt dran teilhaben lassen. Ich bin total froh, dass es den Podcast gegeben hat. Ich denke da sehr gerne dran zurück. Auch so als, also sowohl irgendwie so allgemein, weil es, glaube ich, einfach lustig ist und Schamestiefen und Freudenshöhen durchschreitet über die vielen Jahre, als auch für mich persönlich, weil ich es irgendwie, ja, irgendwie cool finde, so eine, ja, 11-jährige Geschichte sowohl von mir als auch meinen Ideen und komischen Ansichten und wie ich so über die Welt nachdenke und wozu ich meine, überall was sagen zu müssen. Auch Schamestiefen teilweise. Als auch so für uns als Beziehung irgendwie, worüber wir uns so unterhalten haben über die Jahre und was so an Themen für uns wichtig war und ist und teilweise immer noch ist und teilweise halt überhaupt nicht mehr ist. Das finde ich richtig, richtig toll, das zu haben und nachvollziehen zu können. Und auch, habe ich jetzt auch heute nochmal gemerkt, so habe ich ja auch relativ viel gemacht, so nochmal so, darüber haben wir damals viel geredet oder darüber rede ich jetzt eher mehr oder das hat sich für mich so entwickelt. Ich finde es toll. Ich habe halt auch ja so ein super schlechtes Gedächtnis. Das heißt, ja, für mich ist das auch toll. Also es hat auch so eine, jetzt nicht Tagebuch, ich glaube, dafür wäre es dann doch zu öffentlich, aber es hat irgendwie schon so eine, ja, es hat so, wie nennt man das, in so einen Notizcharakter irgendwie. Ich kann dem so, ja, ich kann das so verfolgen, was ich so, auch so wie ich mich so entwickelt habe und was ich für Schrott geredet habe und so. Und das finde ich irgendwie gut. Also, dass ich das da so nachvollziehen kann, dass es das gibt, dass ich mir das angucken kann und auch sehen kann, so, okay, als ich 30 war, war das für mich wichtig. Jetzt bin ich 40 und es ist einfach überhaupt nicht mehr wichtig. Und ganz andere Sachen sind wichtig, die, von denen ich mit 30 überhaupt keine Ahnung hatte oder so. Das finde ich toll, dass es, dass wir das damit sozusagen gemacht haben. Ich freue mich total, dass es den Podcast gegeben hat, weil ich so, so viele tolle Kontakte dadurch hatte mit Leuten, die uns geschrieben haben, die auch diese ganzen Jahre gehört haben. Das ist so krass. Die, für die der Podcast irgendwie super wichtig war oder toll zum bestimmten Zeitpunkt im Leben. Das freut mich total. Das macht mich dann doch auch sehr sentimental irgendwie und sehr so, wow, das ist cool. Da bin ich irgendwie sehr dankbar für, dass das irgendwie auch so einen Platz haben durfte, der Podcast. Und dass ich zufällig auch an diesem Platz war. Oder nicht, natürlich nicht zufällig. Auch das hat natürlich bestimmte Privilegien. Genau, aber ich bin einfach, glaube ich, sehr dankbar, mit euch diesen Podcast gemeinsam gemacht zu haben. Ich fühle mich gerade super damit den abzuschließen jetzt. Finde es super witzig, dass wir A, B, C, D, E 5 Folgen gebraucht haben, um zu einem Ende zu kommen. Ich finde es sehr passend für den Podcast auch. Ich finde es super, dass wir irgendwie mit so einem Beziehungsthema geendet haben. Hab das Gefühl, und das finde ich auch toll, Ich habe viel zu wenig gesagt. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiter erzählen. Und auch das passt super zum Podcast. Das ist halt irgendwie, dass es so diese Mischung hat zwischen, es reicht jetzt wirklich und eigentlich reicht es nie. Das ist toll, das finde ich gut. Mir geht es auch so, ich finde inzwischen, also als wir angefangen haben, war es ja so, es gibt irgendwie überhaupt keine Podcasts. Alles muss man selber machen. Das sehe ich überhaupt nicht mehr. Also es gibt so viele tolle Podcasts inzwischen. Ja, und ich irgendwie habe ich auch in Bezug auf mein Leben, mein aktivistisches Leben, finde ich, ist es ein guter Punkt aufzuhören, weil ich merke, dass, darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, für mich macht es nicht mehr so einen Sinn, so ein Podcast-Format zu bespielen und meine unausgegorenen, halb durchdachten Meinungen in die Gegend zu pusten, sondern das können gerne einfach andere machen und andere, die an anderer Stelle fit sind und andere Themen besprechen und andere Formate ausprobieren und so. Das finde ich total super, damit jetzt auch mal aufzuhören und das mal weiterzugeben. Also es ist ja noch nicht mal ein Weitergeben irgendwie. Wir übergeben ja nichts irgendwo hin. Aber zu wissen, okay, es sind einfach total viele Leute da, die ähnliche Sachen machen oder die andere Themen besprechen, das finde ich super. Und in meinem Leben bewegen sich halt andere Sachen und andere Sachen sind wichtiger geworden und das ist auch total gut und mein Geltungsbedürfnis hat sich verschoben und muss halt nicht mehr über einen Podcast laufen, kann an anderer Stelle ausgelebt werden. Ich werde es, glaube ich, schon vermissen, denke ich. Also auch wenn ich es toll finde, dann jetzt abzuschließen, werde ich trotzdem vermissen, genau dieses Format irgendwie sich zusammenzusetzen und einfach irgendwas in die Gegend zu reden. Das werde ich schon vermissen. Aber das ist auch gut. Ich glaube, das finde ich viel besser, als jetzt hier zu sitzen und zu sagen, so, oh, endlich ist es vorbei, ich habe es so gehasst. Nee, es ist total super, genau an diesem Punkt aufzuhören. Genau, vielen Dank für die letzten 11 Jahre. Liebe Hörenden, alle meine Liebsten, alle Leute, denen dieser Podcast viel bedeutet hat und immer noch viel bedeutet, alle, die uns geschrieben haben oder uns angesprochen haben oder irgendwie uns irgendwie zu einem Teil ihres Lebens gemacht haben, vielen, vielen Dank. Kommt gut durch den Abend. Tschüss. Ich gebe weiter. Jetzt habt ihr schon so viele tolle Sachen gesagt und ich würde das alles total gern einfach unterschreiben. Ihr habt jetzt beide immer Sachen gesagt, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also offensichtlich sind wir uns nach wie vor immer noch ganz schön einig. Ich bin super sentimental, was mich super überrascht, weil ich das gar nicht erwartet habe, dass ich jetzt irgendwie so emotional werde, weil ich mich schon auch darauf gefreut habe, dass wir das mal abschließen, weil es einfach gefühlt schon so ein bisschen überfällig gewesen ist, da mal so einen Schlusspunkt zu setzen. Und jetzt ist er da. Now it's happening, for real. Und es ist einfach schon echt eine lange Zeit. Krass, 11 Jahre, wow. Was alles passiert ist in den 11 Jahren. Wir haben so ein Kind großgezogen. Das ist so krass. Und ja, ich glaube, ich habe auch relativ doll nochmal gedacht an all die Leute, die mir oder uns rückgemeldet haben, was ihnen das bedeutet hat, was wir hier so produziert haben. Was irgendwie ganz schön ist, weil ja dieses irgendwie relativ komplett unprofessionell und ohne viel Struktur irgendwas in die Welt blasen, ist ja auch irgendwie ganz schön anstrengend für andere. Und dass es trotzdem noch so vielen Leuten was bedeutet hat, ist irgendwie ganz schön toll. Und vielen, vielen Dank, dass irgendwie, ja, dass ihr in all dem Wust irgendwas für euch finden konntet. Ich habe so viele heartbreaking Rückmeldungen zum Teil bekommen. Oder wir ja auch, also per E-Mail oder Kommentar oder persönlich oder so. Und oh wow, es ist einfach so ein Geschenk. Und ich glaube, ich würde wirklich einfach gerne sowas mitgeben, wie, ja, dass es irgendwie wichtig ist, weiterzumachen und zu überleben und das Beste draus zu machen. Miteinander. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.